Schluss. Sag mal, seid ihr hier? Bist du verwirrter Hip-Hopper noch oder bist du schon Anrufer? Ich bin schon Anrufer. Bist du sicher? Ja, klar. Na, aber die Sendung hat doch praktisch schon angefangen. Natürlich. Wieso denn? Na, es ist nach 22 Uhr. Na, sag mal, denkst du, ich bin hier so ein Knecht der Uhr? Naja, ein bisschen schon, ne? Nein! Nein? Nein, das ist praktisch jetzt nur... Der Langfeld ist jetzt praktisch nur fertig, weil jetzt die Platte praktisch so zu Ende war. Aber wenn die länger gewesen wäre, dann wäre die noch länger gewesen und dann... Dann hätte ich gewartet, ja. Dann hättest du gewartet. Ja, klar, auf dich immer. Auf mich? Ja, extra auf dich, ja. Echt? Ja. Du bist natürlich einer der wenigen, die auf mich warten. Naja, immerhin. Also immer, wenn ich verabredet bin und bumm, 5 Minuten zu spät komme, schwupp, alle Kinder wären da. Nein, echt schon. Also selbst die Weltzeituhr praktisch räumt, trotzdem er da immer jemand rumsteht, selbst wenn er nicht auf mich wartet. Aber wenn ich mich da verabrede, 5 Minuten zu spät, null. Na, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, kann sehr wohl sein. Sag dir doch. So, Mensch, was hast du denn auf dem Herzen? Naja, ich hab mich schon mein ganzes Leben gefragt, wer denn der Kapielski nochmal ist. Jetzt hört auf, Mann, mich hier zu verarschen. Tu ich ja nicht. Klingt aber verdammt so. Nein, ich glaube, ich muss mal eine Sendung mit Kapielski machen, oder? Ja, und, die Scheiße, nicht, ja, die Scheiße ist bloß, ich habe dem seine Telefonnummer versiebt. Oder ja. der die stimmt nicht mehr. Na, ich wollte jetzt wissen, so, ob er jetzt so einer der Feinde ist, so, oder ob das eher so eine Arschgeige ist. Ja, wolltest genau. Du jetzt praktisch wissen. Sollte man am besten ihn wahrscheinlich selber befragen, oder? Ja, frag ihn mal. Ja. Tja, also. Der Kapielski. Ja, was ist denn mit dem? Der Kapielski, ja? Ja. Das ist, also der Kapielski, ja? Das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja? Das ist so ein feiner Mensch. Na, da ist ja die Frage gleich beantwortet, oder? Ja, aber kann er bestimmt noch aggressiver sagen, ein bisschen. Gut. Ein feiner Mensch ist das. Wie fein ist er denn? So ein feiner Mensch ist ja. Das. Ja. Der Kapielski, ja. Ja. Das ist so ein feiner Mensch ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Yeah. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski, ja? Der ja? Kapielski. Der Kapielski, ja? Ja, der Kapielski. Der Kapielski. Das ist aber auch schön, das sind so aufmerksame Zuhörer. Ja, klar. Ja, toll. Der Kapielski, ja? Ich kann es nur empfehlen, das bei 2001. So ein... Thomas Kapielski, Abstehende Röhren, so ein Minibuch mit 2 CDs. So ein feiner Mensch. Dann kannst du dir echt zu Hause rund um die Uhr anhören. Okay, dann würde ich jetzt mal so etepetete die Sendung anfangen, wa, oder? Ja, was willst du denn jetzt so machen? Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Feiner Mensch ist das. Nee? Nee, ich habe überlegt, neulich irgendwie vor 2 Wochen haben wir doch was in ist gemacht, oder? Ja, so sieht's aus. Wollte ich mal wissen. Ja, aber da kam ja so ja nichts. Ja, da kam ein bisschen weh, muss ich zugeben, ja. Da kam echt nichts, oder? Ja, so eine Sauerei. Genau. Vielleicht sollte ich euch jetzt hier daraus, sollte ich die Hörerschaft daraus, und die, vor allem die Anrufer, nicht entlassen, sich mal Gedanken zu machen, was denn nur innen ist. Ja. Also man muss es ja selber nicht innen finden, das reicht ja innen Beobachtung. Ja, mich würde mal interessieren, ob das der Madders weiß. Ob was? Der Madders. Was ist mit Madders? Ja, der weiß bestimmt, was innen ist. Meinst der du? Weiß, ja klar, der weiß immer alles. Ja, dazu müsst ihr anrufen, wa? Ja, die alte Waldzentrale wäre ins Gut jetzt. Die Waldzentrale wäre jetzt ins Gut? Ja, ich glaube, ja. Baby, du bist ja echt ein totaler Aufpasser und Auskenner hier. Ja, klar. Wo ist denn jetzt die Waldzentrale? Jetzt muss ich die hier auch wieder suchen auf meinem Dingschen. Hier! Ja. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Hi, mein Lieber. Die Waldtelefonzentrale, nicht die Waldzentrale. So ein Aufpasser bist du dann offensichtlich doch nicht. Na, Hauptsache, es kommt Hilfe. Stimmt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt die Post. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Wer warst du denn überhaupt? Nein, ich bin Konfuzius. Kannst du mir auch Georg nennen eigentlich? Ach so, das ist großzügig, Konfuzius, dass ich dich Georg nennen darf. Ja, finde ich auch, ja. Ja, finde ich wirklich. Ja, ich wollte noch mal ganz schnell was loswerden. Na, was denn? Ja, heute hört erstmal mein Geschichtslehrer zu. Das ist echt? Ja, das ist voll Wahnsinn. Ich habe ihn dazu gebracht, weil das so eine tolle Sendung ist. Ach, vielleicht könnte der mal anrufen, dein Geschichtslehrer. Ja, das finde ich auch klasse. Also, Jana scheiße. Das fände ich super. Weil ich habe nämlich auch überlegt, endlich mal den leninistischen Zyklus zu eröffnen. Und gewissermaßen Lenin-Werke als leninische Werke, zentrale Lenin. Ist das ein Ostler, dein Geschichtslehrer? Ich bin mir nicht sicher. Also, muss ich mal selbst fragen. Ich hoffe, er ruft an, ja. Wie heißt er denn? Herr Janasch? Janasch. Herr Janasch? Ja. Der soll mal anrufen, Herr Janasch, oder? Ja, ich hoffe, er hört zu. Ich hab's ihm extra gesagt heute. Oh, wenn er nicht zuhört, ey, dann kannst du ihn aber mal, dann wird er nicht versetzt, kannst du ihm sagen. Ja, ja, also der ist sowieso bald schon auf Rente, wenn ich ehrlich bin, aber... Ach so? Ja. Na, dann kennt er sich da vielleicht mit Lenin aus, wa? Ja, absolut, ja. Absolut, meinst du? Ja. Das wäre natürlich schön, dann könnte ich mit Herrn Janasch mal ein bisschen über Lenin reden. Da wird ja auch viel zu wenig geredet in letzter Zeit über Lenin, oder? Ja, also ich habe auch selten wieder was gehört. Genau, ja. Mensch, was macht Lenin eigentlich? Ja, was ist mit dem los? Genau, was ist mit dem los? Spitzenthema. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, ich danke dir auch. Okay. Mach's ansonsten gut. Grüße Janasch und droh ihm mit fehlender Versetzung. Da wird er nicht in den Ruhestand versetzt. Ja, ich hoffe, er bleibt noch ein Weilchen, ja. Ach so, ja? Ist der so dufte? Ja, absolut. Also, der ist echt ein feiner Kerl, muss ich sagen. So wie der Herr Janasch, das ist so ein feiner Mensch, ist das der Herr Janasch. Aber so ein feiner Mensch. Aber so ein feiner Mensch. Okay. Tschüss, ja. Georg. Na gut. Ciao. Was? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Mensch ist das, ja? Herr Kapielski, ja, das ist so ein feiner Mensch, ist das, so ein feiner Mensch ist das, das gibt's überhaupt gar nicht. Genau, so sieht das aus. So, Kinder, ach, ich weiß jetzt auch nicht hier, so ein feiner Mensch ist das. Ja? Herr Kapielski, ja. Genau. Ah, was machen wir denn hier heute mal? Mensch, außer Quatsch. Wir können ja immer nur Quatsch machen. Hallo, Anrufer. Hallo, Kuttner. Hallo, Stranger. Wie heißt denn du? Das war eben Alarme Rosso von Max Heimer. Heißen die, glaube ich, Max Heimer. M-A-X-A-I-V-E-R. Findet man im Internet. Schicke Musik, oder? Ja, klingt ja eine Spur zu desinteressiert, würde ich mal sagen, an der Stelle. Naja, ist nicht so ganz mein Geschmack. Was? Ist nicht so ganz mein Geschmack. Was ist denn dein Geschmack? Naja, so das, was Langenfeld macht. Oh, meine Mutter sagt immer, du wirst alle Tage dümmer. Wenn du willst nicht besser werden, kannst du dich zum Kuckuck scheren. Tja, mein Lieber, da hat ein Spruch aber wieder mal gesessen, oder? Nee, überhaupt nicht. Natürlich hat er gesessen. Aber voll, der war dir praktisch auf den Leib geschrieben. Hast du den Findest du nicht? Da? Nein! Was hat dir deine Mutter denn noch so erzählt? Die hat mir die ganze Menge von dir erzählt. Aber vor allem hat sie gesagt, du wirst alle Tage dümmer. Wenn du nicht willst besser werden, kannst du dich zum Kuckuck scheren. Sie kannte mich doch noch an. Natürlich! Wie heißt du denn überhaupt? Ich heiße Robin. Na, denkst du, meine Mutter kennt keine Robins? Wieso denn? Wie alt bist du denn? Na, sag doch mal, 16 Jahre, natürlich. Und seit 16 Jahren erzählt die mir das vom Robin. Ach. Natürlich, meine Mutter sagt immer, Robin wird alle Tage dümmer. Und wenn er nicht will besser werden, soll er sich zum Kuckuck scheren. Vor 16 Jahren hast du noch bei deiner Mutter gewohnt. Wieso denn? Muss man bei seiner Mutter wohnen, um sich mit der zu unterhalten? Du vielleicht, weil du 16 bist, weil du noch keinen Führerschein hast. Weil du noch keinen Alkohol trinken darfst, weil du in Filme ab 18 noch nicht rinnen darfst, weil du Fernsehsendungen, die für dann eben auch nach 23 Uhr ausgesendet werden, auf, zum Beispiel auf dem Sportkanal, weil du dir die noch nicht ankicken darfst. Doch, darf ich alles. Nein, darfst du überhaupt nicht. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein, darfst du überhaupt nicht, weil du erst 16 bist, natürlich. Natürlich, na logisch. Ah, mein lieber Scholli. Nicht machen, und soll ich dir mal sagen, meine Mutter sagt nämlich immer, Robin wird alle Tage dümmer. Und wenn er nicht will besser werden, soll er sich zum Kuckuck scheren. Naja. Ja, genau. Ja, ah, sagt sie. Das wird sich schon irgendwann ändern. Nun danket alle Gott, die Schule macht bankrott. Auch ein Spitzenspruch wieder mal, oder? Ach. Was heißt denn? Ach. Das sind überhaupt keine Spitzensprüche. Natürlich sind das Spitzensprüche. Nee. Natürlich, weil du so ein reduzierter Hip-Hopper bist. Und irgendwie Flow, Fett, Dissen, so, Battle, bum bum. Aber ich sag dir, meine Mutter sagt immer, Robin wird alle Tage dümmer und wenn er nicht viel besser werden, soll er sich zum Kuckuck scheren. Oder ein Spiel spielen. Und nun danke alle Gott, die Schule macht bankrott. Nee. Die Fenster aufgerissen, Lehrer rausgeschmissen. Ach, das ist doch alles. Ach, das ist ja alles. Teufel an der Wand, Mensch. Ich mal überhaupt keinen Teufel an die Wand. Teufel, ja, Teufel. Nur machen statt reden. Naja, nichts. Ich will ja nichts machen. Einfach nur so sitzen und. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Ja. Ja. Ja. Naja, nicht. Soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Nee. Soll ich dir mal was sagen, was meine Mutter mal gesagt hat? Nee, bloß nicht. Natürlich, meine Mutter hat immer gesagt, der Robin wird alle Tage, meine Mutter sagt immer, Robin wird alle Tage dümmer und will er sich nicht besser werden, dann soll ich zum Kuckuck scheren. Sagt meine Mutter. Hat meine Mutter gesagt. Seit 16 Jahren. Immer wenn die mich sieht, sagt meine Mutter mir immer, Robin wird alle Tage dümmer. Und die hat recht gehabt. Seit 16 Jahren, alle Tage. 16 Jahre mal 365 Tage, kannst du dir vorstellen, wie dumm man da werden kann. Wenn man Tag für Tag dümmer wird. Mein lieber Freund. Wir sollten mal über was Vernünftiges reden. Über die langen Kondratjewschen Wellen zum Beispiel, finde ich. Über die langen Kondratjewschen Wellen sollten wir mal reden. Das ist was Interessantes. Ne, die kennst du überhaupt ja nicht. Nein, kennst du ja nicht. Wenn, dann könntest du ungefähr, hast du eine Vorstellung, was UMTS ist, aber nicht, was lange Kondratjewsche Wellen sind. Mann. Wo bleiben die Heideggerianer hier? Wo bleiben die Heideggerianer hier unter den Anrufern? Nicht. Nirgendwo. Nix. Natürlich. Keiner, der das Spätwerk von Hölderlin rezitieren wollte hier. Ah, so ein Ärger. Was? Ich will das nicht rezitieren. Nee, nicht, dass du das nicht willst. Du kannst es nicht. Und ich sag dir, meine Mutter sagt immer, Robin wird alle Tage dümmer. Ach. Und will er nicht bald besser werden, dann soll er sich zum Kuckuck scheren. So, Robin, wir machen jetzt schon mal gleich Schluss hier. Nee. Ja, natürlich. Ja, jetzt ist hier aber mal, jetzt lassen wir mal alle Fünfe gerade sein. Jetzt, 12. November. Was ist ein 12. November? Da wirst du 17 oder was? Nee. Das hilft dir aber auch nicht. Das hilft dir auch nicht, glaub mir. Das ist was anderes. Was? Am 12. November. Am 12. November, Pupemba. 1, 2, 3, Polizei. Da freue ich mich schon. 3, 4, Offizier, 5, 6, alte Hex. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist der verblendete Wer? Architektensohn. Der verblendete Architekten. Verblendet? Wieso denn verblendet? Naja, keine Ahnung. Wie heißt du denn, lieber Freund? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Jakob. Jo. Jakob! Abend, Kuttner. Ja, Abend. Mensch, Meier, was machen wir denn jetzt hier? Na, du könntest ja mal sagen, wer seinen Ofen gern hat. Mensch, hab ich den Ofenlied? Das ist doch ein Ärger, was ich immer alles mitnehmen muss. Ich bin ja froh, dass ich jetzt hier Kapielski dabei gehabt habe. Aber du würdest jetzt gerne das Ofenlied nochmal hören. Ja, am besten mal so in voller Länge für die lieben Mitschneider. Echt? Würdest du die gerne mitschneiden? Ja, ich schneide deine Sendung immer mit. Oi. Und dann wird die immer nochmal abgehört und wichtige Sachen rausgeschrieben, das ist aber auch schön. Ja, erstens mal das und zweitens, wenn dann so eine blöder Dance an der Blue Moon kommt. Ach so, dann legst du die einfach rein und kannst dir einbilden, du hörst Radio. Genau. Und kannst dir einbilden, dass Fritz extrem cool ist. Genau. Was heißt einbilden? Fritz ist extrem cool. Naja, bis auf wenige Ausnahmen. Aber dass es nicht mal wenige Ausnahmen gibt, kannst du dir dann einbilden. Genau. Das ist doch schön. So, jetzt muss ich mal hier, das ist hier mein CD-Heft, das ist echt wie ein Briefmarkenalbum, nur dass man das überhaupt ja nicht mehr überschaut hier. Scheiße, wo ist denn der? Wo kann der nicht sein? Vielleicht hinterm Ofen. Guten Morgen. Ne, vielleicht kannst du, das wäre eigentlich auch mal wieder eine dankbare Aufgabe, das mal zu covern, oder? Ich komme ja ganz aus dem Westen, also den Akzent kriege ich glaube ich gar nicht hin. Naja, du kannst es doch in deinem Akzent irgendwie besingen. Naja, da gibt es eigentlich nicht so einen Akzent. Was sagst du? Also in Dortmund gibt es eigentlich nicht so einen Akzent. Rufst du aus Dortmund an? Nein, ich rufe... Na, aber Dortmund, Ruhrpott, die sprechen doch auch so dit und dat. Ja schon, aber diese dit und dat, das beherrsche ich einfach nicht. Ach so, dann machst du eben den feinen, vornehmen mit Architektensöhnchen Hochdeutsch. Könntest du nicht so, zum Beispiel hast du nicht so eine Heimorgel? Als Architektensohn sollte man doch, oder wenigstens Geige lernen, oder macht ihr wenigstens ein bisschen Hausmusik oder irgend sowas? Dass man denkt, das ist ein solider bürgerlicher Haushalt. Ich habe mal 2 Jahre Akkordeonunterricht. Genau, super! Mensch, kannst du das nicht mal, dann schneid das doch jetzt mal mit und dann schick mir doch mal deine Version auf dem Akkordeon. Ja, das kann ich mal machen. Oh, da würde ich mich aber freuen. Das mache ich. Da würde ich mich aber extrem freuen. Gibt's da irgendwo Noten zu? Nee, aber kannst du das nicht so ein bisschen raushören? Na ja, klar. Ach, das muss ja auch nicht stimmen. Nee, gerade. Du kannst ja rumdudeln, zum, zum, zum, zum und dann singst du eben darüber. Und dann habe ich einen Freund, der ganz gut Beatboxen kann. Beatboxen? Ja, im Hintergrund dann dazu. Das wäre eine super... Wie, der macht mal... Oder wie? Ja, so ähnlich. Ach so, na, könnt ihr auch machen. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Ja, na spitze. Ab an die Waldtelefonzentrale. Kannst du das so e-mailen? Könntest du dann schön das MP3 draus machen? Ja, könnte ich eventuell auch. Naja, und dann schickst du mir das an kuttner@kuttner.de. Mhm. Das wäre doch spitze. Wäre echt mal genial. Ja, und jetzt schneidest du das mal mit? Da machen wir wieder richtig gigantischen Coverwettbewerb. Na, das wäre doch mal was. Finde ich auch, dass mal richtig eine schöne Heavy-Metal-Nummer draus wird, dass eine Punk-Nummer draus wird, dass eine Death-Metal-Nummer draus wird, dass eine Hip-Hop-Nummer draus wird, dass eine Techno-Nummer draus wird, dass eine Dance, Ambient, Drum and Bass, Folklore, alles. Exakt, gut, ne? Alle verschieden, alle richtig durchdeklinieren, diesen wunderbaren Song. Mhm. Guten Morgen, lieber Ofen. Mhm. Mit der wirklich sprechenden Zeile, ich habe keine Kohle. Das ist genial. Super. Diese Doppeldeutigkeit. Ja, genau, diese irre Doppeldeutigkeit. Wie man da bloß drauf kommen kann. Ja. Jakob, was war denn so los bei dir in der letzten Woche? Hast du eigentlich Sorgen? Ich finde, ich sollte mich auch mal wieder ein bisschen mehr so als seelischer Dings ein bisschen profilieren, oder? Findest du das auch, dass ich mal hier so ein bisschen Verständnis heuchle und so netter praktisch bin? Ja, so ein Problemkasten. Ja, dass mal so ein Problemkasten machen heute mal. Das wäre der erste Problemkasten Blue Moon, oder? Naja, nee, habe ich schon auch immer mal gemacht, aber mal so ein schöner Problemkasten-Sprechfunk wäre ja auch nicht schlecht. Hast du denn jetzt mal ein schönes Problem? Habe ich ein Problem. Körperlich, finanziell, kulturell, was wäre generationskonfliktuös? Weiß ich nicht, dass du zum Beispiel mal so schief ist und nicht genau weißt, warum. Ja, nee, das kann sein, dass mein oberes Hemd mit einem Hosenknopf verbunden ist. Deswegen laufe ich mal so krumm. Also, da war ein ganz netter Arsch. Das kann auch sein durch die Geschwindigkeit der Erdumdrehung, dass man da zum Beispiel so immer ein bisschen trägheitsmäßig quasi zurückhängt. Na, seit ich jetzt hier weiter im Osten lebe, habe ich da so einen leichten Linksdrall deswegen. Ach echt? Ja, das ist irgendwie... Wie war denn eigentlich im Westen in Dortmund? Naja, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber wieso denn? Also, da kannst du sagen, dass es... Nein, kannst du sagen, dass es spitze war. Dass es da so richtig zur Sache geht, dass Berlin ein Kaff ist. Oder von wo aus rufst du an? Ja, nee, ich rufe jetzt auch aus Berlin an. Rufst du aus Berlin an? Mhm, aber schon schön ordentlich West-Berlin, vorsichtshalber. Ja, na klar. Ja, na logisch. Charlottenburg, genau. Da muss man ja ganz, ganz diszipliniert sein. Wieso? Nee, in Ost-Berlin würde ich, glaube ich, nicht hinziehen wollen. Oh nee, da musst du aufpassen. Mhm. Da sind ja, was ich sagte, was da noch so an alten NVA-Waffen unterwegs ist. Ja, ganz puh. Wenn du da aus Versehen mal einen anderen bildst auf der Straße, da zieht ja die Kalaschnikow und brumm, bist du weggeschmettert. Da trifft man heute noch Lenin im Konsum. Da triffst du heute noch Lenin im Konsum und zur Not fahren die, dann holen die noch mal noch mit die parken immer ein mit T34 und so. Da musst du aufpassen. Oi. Aber dann verlieren wir noch mal ein paar schöne Worte über Dortmund. Ja, Dortmund. Wobei Dortmund klingt jetzt echt auch nicht so spitze, wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder? Dortmund spielt zurzeit gegen Hertha und führt. Das muss man jetzt erstmal raus. Im Moment gerade? Ja, meine ich, oder? Ach so, na meinetwegen. Ich hab nichts dagegen. Ich finde, Hertha soll ruhig immer auf die Mütze kriegen. Naja, also Dortmund ist ja jetzt auch nicht unbedingt führend in der Tabelle zurzeit. Ja, naja, ist mir aber auch egal eigentlich. Ich bin auch kein Fußballfan. Nee, habe ich auch keine Ahnung, aber auf jeden Fall bin ich ein Hertha nicht Fan. Ja, das ist das sowieso. Das bin ich aus Prinzip. Also in der Stadt, wo ich wohne, bin ich schon aus Prinzip nicht der Fan. Ach so, echt? Ja, als du in Dortmund gewohnt hast, warst du auch gegen Dortmund eher? Ja, klar. Und dann war meine Schwester für Dortmund, war natürlich Schalke. Deine Schwester? Ja. Wie alt ist die denn? Die ist 2 Jahre älter. Ach, guck mal einer an. Ja. Und die ist Fußballfan und für Dortmund? Ja, nee, das waren die ja alle. Ich möchte ja keine Schwester haben, die für Dortmund ist. Ja, nee. Habe ich ja jetzt praktisch auch nicht mehr. Wieso? Nee, die ist nicht mitgezogen nach Berlin. Ach so, die haben die da ausgesetzt in Dortmund oder was? Ja, ja, an der A2, also direkt an der Raststätte. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Da werden nur zwei Flugtickets in der. Ist klar. Ja, die Architekten haben nur noch nicht so gute Aufträge im Moment in Berlin. Das ist alles da ein bisschen dürftig. Ach echt nicht? Nee, wird aber gebaut, gebaut, gebaut, gebaut. Irgendwie, ja, da musst du den Potsdamer Platz verzapft so haben. Der Potsdamer Platz sieht doch total aus nach crazy Architekt auf Drogen. Ja, aber alles leer stehen. Oder? Der dann irgendwie so praktisch, naja, ist hier alles leer steht, stimmt. Mhm. Gut. Jakob, jo, dann danke ich dir für deinen Anruf. Nach den Nachrichten würde ich dann den Ofen spielen. Na super, zum Mitschneiden in voller Länge. Genau, zum Mitschneiden in voller Länge. Du schneidest ihn schön mit und würdest mir dann eine Akkordeon-Variante schicken. Als mach MP3 an kuttner.de und alle anderen sollen mal auch schön zuhören, mitschneiden, covern. Und die Waldtelefonzentrale anrufen. Genau. Tschüss, Jakob. Jo, ciao. Oh, das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Genau, so. Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. Meine Rede. Fritz-Info. Genau, wird euch überraschen um 22.34 Uhr, dass ich jetzt das Wetter vorlese. Nachts ist es wolkig und teilweise fällt Regen. Im Grunde könnt ihr jetzt selber rauskicken, wenn ihr euch mal ans Fenster bewegt und mal rauskickt. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad. Morgen ist es überwiegend wolkig. Teilweise kann es etwas Regen geben. Die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Das israelische Parlament hat dem Gaza-Abzugsplan von Ministerpräsident Sharon zugestimmt. Der Plan sieht vor, dass alle 21 jüdische Siedlungen im Gazastreifen bis Ende des kommenden Jahres geräumt werden. Das ist das erste Mal, dass israelische Siedlungen auf palästinensischem Gebiet aufgegeben werden. Bundesfinanzminister Eichel will den EU-Stabilitätspakt im kommenden Jahr in jedem Fall einhalten. Er reagierte damit auf die Berechnung der EU-Kommission. Sie hatte errechnet, dass Deutschland 2005 die Defizitgrenze von 3% deutlich überschreiten wird. Das wäre das vierte Mal in Folge. Deutschland und Frankreich werden beim EU-Gipfel im Dezember gemeinsam für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stimmen. Das teilte Bundeskanzler Schröder und Frankreichs Staatspräsident Chirac in Berlin mit. Zuvor hatten beide an der deutsch-französischen Ministerratssitzung teilgenommen. Reisepässe von EU-Bürgern werden künftig neben einem digitalisierten Foto auch einen Fingerabdruck enthalten. Darauf verständigten sich die EU-Innenminister. Die Pässe sollen dadurch fälschungssicherer werden. Außerdem lassen sich mit dem neuen Ausweis leichter Verdächtige aufspüren, nach denen gefahndet wird. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund verloren. Die Berliner unterlagen mit 0:1. Die weiteren Ergebnisse. Bayern München schlug Wolfsburg mit 2:0, Bochum siegt gegen München-Gladbach mit 3:0 und Hannover gewann gegen Kaiserslautern mit 3:1. Der Verkehr Fritz, drei Meldungen, A111 Berlin-Charlottenburg Richtung Autobahndreieck Oranienburg. Zwischen Anschlussstelle Kurt-Schumacher-Damm und Anschlussstelle Waldmannslusser-Damm ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. A9 Potsdam Richtung Halle-Leipzig, zwischen Anschlussstelle Beelitz-Heilstätten und Anschlussstelle Beelitz gab es einen Unfall. Zwei Fahrstreifen sind blockiert, derzeit 4 Kilometer Stau. Und B2 Schwedt Richtung Berlin-Weißensee, zwischen Anschlussstelle Bernau-Süd und Kreuzung Spanebeck gab es einen schweren Unfall. Die Straße ist gesperrt, bitte das Gebiet weiträumig umfahren. Das ist so ein feiner Mensch! Fritz, es existiert, er ist, wovon ich spreche. Gabriel Burns, der interaktive Fritz-Hörspiel-Thriller am Halloween-Abend. Mit den Synchronstimmen von Morgan Freeman und Angelina Jolie. Wer ist da? Der Fritz Halloween Hörspiel Thriller. Und ihr könnt dabei sein. Live in den Fritz Studios. Hören Sie auch diese Stimme? Sie spricht von Hass. Einfach gut und böse. Fritz hören. Gabriel Burns. Der interaktive Hörspiel-Thriller. Die Zeit, sie wird kommen, schon bald. Kommenden Sonntag ab 20 Uhr. Dort nannte man mich Gabriel. Live in den Fritz-Studios und im Radio. Fritz! Und wir schauen wieder vor. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle. Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Bagger holt her. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ist das so ein feiner Mensch ist das? Genau, ich glaube, der redet von mir. Der redet wahrscheinlich von mir. Wahrscheinlich ist Kapielski nur eine Chiffre. Ein Platzhalter. Für mich. So, ach, Kinder. Ja, Kuttner. Ja, Mensch. Mensch. Ach, endlich, dass du mal anrufst. Mann doch. Jetzt hab ich mich aber überrascht, oder? Ich glaube, ich kann ja nicht mehr piepsen. Ich aber schon. Piepst das? Nee, war scheiße. Bei mir ja. Die geht nicht mehr. Früher konnte man selber noch Pieps antworten. Pieps. Das finde ich auch total doof. Vielleicht hilft das mit meinem Handy, aber das, nee, da hört man ja nichts, wa? Nee, da hört man nichts. Ach Mann, ist das traurig. Ah Mann, jetzt bin ich schon wieder fertig. Ach Mann, jetzt möchte ich schon wieder nicht mehr leben praktisch. Ist das alles eine Scheiße? Nicht jammern. Ah Mann, ist das alles doof. Ach, ist das alles blöde. Man weiß immer ja nicht... Kirche oder Kirche? Kirche. Wie kommt drauf an? Oder? Würde ich auch sagen. Ja, na logisch kommt es drauf an. Kirche oder Kirsche? Genau. Das ist hier die Frage. Oder? Das, genau, das ist die Frage. Das wissen wir, also so wissen wir noch nicht so ohne weiteres. Kirche oder Kirche? Oder Kirsche. Genau. Und dann sind einfach eben so Fragen, die sind doch irgendwie total schwer zu beantworten. Wo wohnt Karin? Was, oder? Würde man doch total gerne wissen. Willst du das? Nee. Wo wohnt Karin? Scheiße. Schon wieder, siehst du, so eine ganz elementare Frage, aber beantworten kann die dann praktisch doch keiner. Im Bunker. Im Bunker? Ja. Meinst du? Ja. Haben Sie einen Teller? Auch so eine Frage, oder? Ja. Da sind wir doch gleich wieder total fertig. Haben Sie einen Teller? Scheiße. Ja, haben Sie einen Teller. Und? Aber weißt du eigentlich, was mit Karin und Hans los ist? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee, kenn ich nicht. Mann. Hans und Karin haben Durst. Siehst du? Ja. Hans und Karin haben Durst. Ja, so ist es. Andererseits, weißt du was... Hinc et Nunc heißt. Ist es was Englisches? Nee, Lateinisch. Also im Grunde heißt es... Hier und heute. Also ich meine, genauer genommen heißt es eigentlich hier und jetzt, aber man kann noch... Hier und heute. Könnte man sinngemäß praktisch übersetzen. So, mein lieber Freund. 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank. Ja. Ja. Übrigens, ist noch eine Weisheit auf dem Weg? Brauchst du noch eine Weisheit auf dem Weg? Ja. Heute ist heute. Siehst du? Heute ist Dienstag. Heute ist heute. Und soll ich dir mal noch was sagen? Ja. Habt ihr die Hausaufgaben? Macht die Hausaufgaben. Genau. Das ist eine Sendung, in der man viel lernen kann. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Genau. Mehr wird nicht verraten. So, wie heißt du denn, lieber Freund? Markus. Alte Piepsmaus. Markus, alte Piepsmaus. Wann wurdest du denn das letzte Mal Maus genannt? Maus? Oder Hasi? Kennen wir die Sendung mit der Maus. Wie nennt dich deine Mutter, wenn sie ganz zärtlich... Also wie nannte dich deine Mutter, als sie ganz zärtlich war? Herbert. Herbert, Quatsch! Sag doch mal... Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen peinlich ist, wenn man 16 ist und Markus heißt, aber du kannst doch mal, sag doch mal so einen Kosenamen. den du eigentlich nicht hören möchtest, aber den deine Mutter dir so gegeben hat. Marküsschen. Marküsschen? Echt? Nein. Glaube ich nicht, ist viel zu lang. Weiß ich nicht, weil andere ist mir nicht zugeordnet. Weiß ich nicht. Natürlich weißt du, das ist dir bloß peinlich. Muss dir aber nicht peinlich sein. Naja. Na vielleicht, wie hat sie dich denn genannt? Schnuffelchen. Schnuffelchen. Mausi, Hasi. Möpschen, irgendwie sowas. Möpschen, du sag doch mal, wie sie dich genannt hat, Mensch. Nichts davon. Na wie denn dann? Na du sag doch mal. Weiß ich nicht. Sag doch mal. Wie? Weiß ich nicht. Pünktchen? Wer singt gern? Wer singt nicht gern? Der Kapielski. Nein. Was? Gibt's überhaupt gar nicht. Genau. Mann, Marküsschen. Kapielski. Möpschen. Nun sag doch mal. Hat unser kleiner Stiefelmann nicht nagelneue Stiefel an? Was, wer? Hat unser kleiner Stiefelmann nicht nagelneue Stiefel an? Plumpst wie ein Purzelmännchen um, hockt wie ein Purzelweibchen krumm. Herr Stiefelmann, was fangt ihr mit den Stiefeln an? Und am Wochenende sowie an Samstagen von 8 bis 20 Uhr. Was ist denn das? www.tcom.de oh. Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Nee. Möpschen, genau, wollte ich gerade sagen, damit fliegst du raus. Hallo, wer ist denn da? Jo, hier ist nochmal der verbindete Architekt und so. Sag mal, du hast aber auch eine kriminelle Energie. Hast du mitgeschnitten jetzt wenigstens? Na klar. Victoria, der kleine weiße Zahn ist da. Ja, sogar in Stereo. Ach, echt? Hm? Die Aufnahme ist aber in Mono. Bitte? Die Aufnahme ist aber in Mono. Insofern nutzt Stereo mit Schneid überhaupt gar nichts. Okay, dann mache ich eine Dolby Surround. Leben ist manchmal hart. Ja, du machst mal jetzt eine schöne Akkordeonaufnahme vom Ofenlied. Mhm. Ja, Möpschen? Kuttner, interessiert es dich, wie Grammatik entsteht? Wie kommst du denn da drauf? Ich lese gerade jedes deutsche Architektenblatt. Und da steht drin, wie Grammatik entsteht. Wie entsteht denn Grammatik im deutschen Architektenblatt? Also das ist ein Begriff aus Nicaragua. Aus Nicaragua? Der Begriff Grammatik ist aus Nicaragua? Nee, da wurde eine neue Grammatik erfunden. Wie denn bitte? Soll ich vorlesen? Ja. Okay, lehn dich zurück. Wie lange dauert denn das? Keine Ahnung, 2 Minuten? Naja, dann geht's. Für den Laien läuft Spracherwerb so ab. Kinder hören, was Erwachsene sagen, machen es ihnen nach und haben nach einigen Jahren gelernt, die Wörter richtig zu gebrauchen. Linguisten sehen das anders. Allein mit den sprachlichen Daten, die ein Kind von seiner Umwelt erhält und mit Nachahmung, ist die Lernaufgabe kaum zu bewältigen. Manche Sprachwissenschaftler, wie etwa der amerikanische Linguist Noam Chomsky, glauben gar, Kinder hätten ein angeborenes Wissen über Grammatik, sodass sie das Gehörte nur noch in die bereits vorgegebenen Kategorien einfügen müssten. Am besten funktioniere dieses Einfügen in einem bestimmten Zeitfenster, im Alter zwischen 2 und 6 Jahren. Was aber geschieht, wenn überhaupt kein Vorbild für das Sprechen existiert? Dafür gab es bisher nur die traurige Beispiele verwahrloster, isolierter, aufgewachsener Kinder, wie etwa das Mädchen Jeannie, das auch in der Zeit nach seiner Isolationshaft nie mehr richtig sprechen lernte. Eine ganz andere Variante in die Diskussion bringt die Erfindung einer neuen Sprache durch gehörlose Kinder in Nicaragua. Erst ab 1977 wurden Hörgeschädigte in dem mittelamerikanischen Land auf eine Schule geschickt, in der Einrichtung für Gehörlose in Managua versuchten Lehrer, ihnen das spanische Fingeralphabet beizubringen und benutzten zudem einige pantomimische Gesten zur Verständigung. Die Kinder brachten ihrerseits nur rudimentäre Gestik von zu Hause mit. Die Art und Weise, wie sie sich mit ihren hörenden Familienmitgliedern verständigten. In den folgenden Jahrzehnten geschah etwas Merkwürdiges. Von Generation zu Generation veränderte sich die Gesten zu einer echten, komplizierten Gebärdensprache mit grammatischen Regeln. Und je jünger die hinzukommenden Kinder waren, desto ausgefeilter wurde das Kommunikationssystem, das mittlerweile strukturell einer Lautsprache in nichts nachsteht. Wie die Forschung von Anne Sagas vom Bernard College der Columbia University in New York ergeben haben. Die Älteren hingegen behielten eine eher rudimentäre Form, ähnlich einem Pidgin, einer kruden Handelssprache. Über die Deutung des Phänomens sind Sprachwissenschaftler uneins. Zwar zeigt sich daran, dass Kinder eine Sprache sogar ohne Vorbild erschaffen und sie umso besser strukturieren können, je jünger sie sind, aber genauso wichtig ist es offenbar, dass sie in Kontakt miteinander treten, also eine soziale Motivation zum Sprechen erhalten. Senghans vermutet, dass die Art und Weise, wie Kinder miteinander integrieren, die Grundlage für das Sprechen und dessen Regeln darstellt. Anhänger der Angeborenheitsthese hingegen sehen sich durch den nikaraguanischen Sonderfall darin bestätigt, dass Sprache nur auf die Gelegenheit wartet. Jetzt drohst du zu verschwinden. Bitte? Jakob, du drohst gerade zu verschwinden. Jetzt ist gerade der letzte Satz. Jetzt ist was? Nee, deine Batterie ist alle oder irgendwas. Nee. Die Verbindung ist scheiße, hat eben gewackelt. Echt? Ja. Jetzt in Ordnung? Ja. Jetzt kommt der letzte Satz. Nee, jetzt ist schon wieder in Unordnung. Bitte, also das war eigentlich schon der letzte Satz. Ach so, super. Mhm. Siehst du, aber... Wieder was gelernt, ne? Hast du es begriffen? Nee. Nee, vorlesen hast du nur, ja, genau. Dachte, du ansonsten hättest du es erzählen können. Ich dachte, du erklärst es mir. Noam Chomsky, mein lieber Freund. Na, dann liest es dir nochmal durch. So schwer ist es dann auch wieder nicht zu begreifen, würde ich mal sagen. Erklärt mir doch bitte. Nee. Jakob! Bitte. Jakob! Dann grüße ich Christoph und Benny. Schwupp, Schluss. Hier erstmal noch ein paar schöne Worte. Ihnen, wie, wir, Berlin. In. Eva, Peter, gehen. Es, kennen, danke, wohnen, besuchen, Peter. Erbsen, Bohnen, Linsen, wir haben einen neuen Prinzen. Bohnen, Linsen, Erbsen, er wird uns doch nicht sterbsen. But Just because I don't say anything doesn't mean I don't like you. No, I opened my mouth and I tried and I tried. And besides, you're probably holding hands with some skinny pretty girl that likes to talk about bands. And all I wanna do is ride bikes with you and stay up late and watch cartoons. I'm just your average Thundercats. So ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! Hallo? Hallo? Na? Wie geht's? Gut? Mit wem spreche ich denn da? Bastian. Cool. So. Hans hat Geburtstag. Hm? Der Kapielski, ja. Hans hat das Geburtstag. So ja, den Kapielski habe ich auch Hans zu Hause auf CD. Hans hat Geburtstag. Ich nicht. Hans hat Geburtstag. Wer bist du überhaupt? Hans hat Geburtstag. Hans hat Geburtstag. Was macht der da gerade? Hans hat Geburtstag. Der hat Geburtstag. Hans hat Geburtstag. Irgendwie so, ne? Hans hat ich Geburtstag. Ich wollte ihm eigentlich was von Fanny van Dunn vorspielen, in der Hoffnung, Hans dass er sich darüber hat freut, Geburtstag. Auch wenn ich nicht hören will. Ja. Hans hat Geburtstag. Oder Kirsche. Kirche. Oder Kirsche. Oder Kirsche. Ja. Kirche? Kirche oder Kirsche? Oder Kirsche? Der Kapielski! Ja, so ein feiner Mensch. Das ist so ein feiner Mensch. Das gibt's überhaupt gar nicht. Ey, müssten wir hier. So ein. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ja, Georg hier. Ja, hi. Ja, hey. Hier ist Basti. Dreierkonferenz hier. Ja, richtig, geil. Ja? Cool. Yeah. Den Kapielski kann er ruhig laufen lassen. Ja. Ja. So ein feiner ja, Mensch ist doch, das! Ja, jetzt das wir langsam. Gibt's überhaupt Komm. Gar nicht! Der Mann, Kapielski, ja! Ich hab mir das Ding mal zu Hause komplett durchgehört. Das nervt echt irgendwann. So ein ich hab dieses Teil auf CD. Ja? So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! Ja, im Radio ist es immer noch was. So ein feiner Mensch ist das! Ach, der jetzt? Aber ich finde, Kuttner ist noch ein feinerer Mensch irgendwie. Ja, irgendwie auf jeden Fall, ne? Er meinte ja vorhin auch schon, dass das auf ihn gemünzt ist. Oder das geht's überhaupt gar nicht! Ich irgendwie gedacht, ja. War das, bitte anrufen. Der Kapielski, ja! Ja. Kann er nicht noch ein bisschen dazuschalten, ein bisschen hier? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ja. Test. 1, 2... Ach, jetzt Maul, du Fotzen. Oh, tu mich auch. Hallo? Ja. Ich bin Markus. Achso, bin jetzt... Endlich. Franz hat Geburtstag. Franz hat Geburtstag. Gut, ja, kann man so ein Karaoke-Wettbewerb machen. Franz hat Geburtstag. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Ja. Sprechen Sie Deutsch? Geburtstag. Portugiesisch. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Gut, na, wäre es möglich, Rote Zora mal zu spielen? Und ja. Hallo? Ja, ich spreche Deutsch. Ich spreche auch Deutsch. Ja. Wie viele Studenten studieren Medizin? Mindestens 25. Hallo? Ja. Konfuzius hier. Oh, cool, zwei Studenten hallo. Studieren ja, hallo. Medizin. Studierst du Medizin? Im Moment nicht. Was studiert Hans? Vielleicht Medizin. Er studiert Medizin. Ja, sag ich doch. Also ich nicht, wa? Wie bitte? Also ich studiere nicht Medizin. Na, ich auch nicht. Müssen wir auch Hans nicht. Sagt, Ich bin Student. Was Teufel, Hans? Franz studiert Medizin und ist Student. Ja, na sowas. Und wie kommst du zu deinem Namen? Nee, heißt ja nicht wirklich so. Ach so. Ich studiere Medizin. Würde ich auch ich sagen, bin ja. Medizinstudent. Kirche oder Kirsche? Naja, Kirche. Hallo? Hallo? Ach, ja. Ja, hier ist Kapiel. Kirche oder Kirsche? Der Kapielski, ja. So ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja. Hi. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Fanny. Wer? Fanny. Aha. Tag. Hier ist Daniel. Hallo? Hallo? Ja. Wie alt bist denn du? Ich bin 16. Wow. Hast du schon einen Freund? Aloha. Was? Aloha. Hallo. Was? Nee, so bin nicht hier. Hä? Was? Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Bist du Hans? Nicht Hans. Sprichst du Deutsch? Ja, irgendwie schon. Studierst Medizin? Einkauf. Eigentlich nicht, ne. Haben Sie einen Teller? Heute nicht, ne. Nein, ich habe keinen Teller. Ich habe eine Tasse. Und ich habe eine Untertasse. Hallo? Wer ist denn da? Keiner da? Haben Sie ein Lineal? Ja, hallo? Kann ja nicht wahr sein, müssen wir ja hier Frauen mal anrufen. Caroline zum Beispiel. Ich habe auch für Frauen halt. Hallo? Wo ist das Wasser bitte? Das Wasser? Es piept. Ich erzeuge eine Rückkopplung. Jo. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, hallo? 70 97 ja. 110. Der Kapielski. Der ist dumm. Ich finde ihn gut. Ja, hier ist Kapielski. Sonny Black ist back. Ja. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Hi. Ich kann Spanisch sprechen. Hallo, ich bin... Wer? Michi. Wer? Michi? Was? Michi? Nee, ich bin nicht Michi, sondern Markus. Sprechen Sie Deutsch? Ich ja. spreche Deutsch. Ich kann auch Spanisch sprechen, zum Beispiel. Ich bin in Deutschland ja, geboren. Ja, ich spreche Deutsch. Hulu Grande. Deine Mutter. Wie viele Studenten studieren Medizin? Hallöchen. Ja, hallo. Hier ist der Assad. Hier ist der Hans. Der Hans? Jo. Du bist der Hans, aber ich dachte, du bist der Jakob. Nee, ich bin der Hans. Echt? Ja. Wie alt bist du denn? 14. 14 schon? Ja. Ja. Und das sind genau exakt 12.597 Studenten, die Medizin studieren. Naja, woher weißt du denn das? Na, keine Ahnung, schätze ich mal. Ah, du bist ziemlich klug. Ja, ich bin sowieso sehr klug. Kennst du Tatjana Xell? Kenn ich nicht. Na, hast nichts verpasst, aber trotzdem, die ist mit dem Hans zusammen. Niemand mag mich des... Hallo? Ja? Ja? Ich bin weiter. Deswegen bin ich so allein, ne? Ah, Jakob! Ja. Ja, ich hab deine Predigten angehört. Ganz interessant, ja. Exakt, oder? Ja. Ah, schön, dich mal zu sprechen. Ja, finde ich auch ganz cool, ja. Wie heißt denn du? Georg, ja. Und woher rufst du an? Ja, Reinickendorf, Berlin. Und du hast eine Freundin? Du? Nee, leider nicht. Naja, vielleicht solltest du mehr ausschlafen. Du hast dich so ein bisschen müde an immer so. Ja, hör ich mich müde an? Ja, bin ich ein bisschen aber verschlafen. So. Nee, bin ich aber gar nicht. Nee? Nee. Aber kommst du dir vor wie eine träge Tasche ein bisschen? Ja, bin ich manchmal auch, aber nicht oft. Bist bestimmt so ein Morgenmuffel. Ja, das ist eine geile Musik. Ah, ja, richtig. Das könnte ja ich spielen. Oh, ist das schön, oder? Ja, richtig. Da möchte man doch gleich zu Deluxe chillen, oder? Na, ja. 2, 3, 4 nach Mitternacht. Ja, auf jeden. Ja, du hast mich einfach angemacht. Ja, du mich auch. Ich hatte keine Wahl. Welche Qual? Das war ein Überfall. Yeah. Okay. Wir waren längst auf du und du. Jetzt schau ich mir beim Trinken zu. Ich schrei nach dir. Doch du bist nicht mehr hier. Das freut die Mitschneider, wenn ich ihr das wissen. Ich kannte alle deine Lügen bis zum Morgengrauen. Hab die letzte müde Mark auf den Kopf gehauen. Ich dachte, deine Frau. Ohne dich geh ich langsam in die Knie. Mach nie. Bist noch da? Oh. Weiber haben verdammt lange Beine. Ah, die trägt man heutzutage länger. Weiber sehen tierisch gut aus. Ah, nicht alle. Weiber wollen immer das Seine. Wär schön. Leider wollen sie immer nach Haus. Oh. Weiber haben verdammt lange Beine. Weiber sehen tierisch gut aus. Weiber wollen immer das Seine. Leider wollen sie immer nach Haus. Ben Barnes, ich liebe ihn. Abend. Der Wirt stellt schon die Stühle hoch. Ich bleibe hier und warte noch die letzte Bahn. Ben Barnes hatte seinen Durchbruch im Lindenpark. Ist längst schon abgefahren. Oh, ich kannte alle deine Lügen bis zum Morgengrauen. Hab die letzte müde Mark auf den Kopf gehauen. Ohne dich geh ich langsam in die Knie. Oh, Kutter, hast du auch Leila? Weiber haben verdammt lange Beine. Weiber sehen tierisch gut aus. Weiber wollen immer das eine. Leider wollen sie immer nach Haus. Oh. Super. Finde ich auch. Geniales Lied, oder? Ben Barnes, da muss man Werbung für machen. Der Mann ist super. Mhm. Naja, Werbung wird nicht gemacht. Oh, das ist wunderbar, das Lied. Oh. Jetzt merke ich wieder, dass ich Single bin. So geil. Ja. Laila, sag mir Laila, willst du mich noch oder geh? Laila, sag mir Laila, ist es alles schon zu spät? Wunderschön. Laila, sag mir Laila, willst du mich noch oder geh? Laila, sag mir Laila, ist es alles schon zu spät? Du hältst mich wach die ganze Nacht, oh Laila. Erst tust du Streit, dann tut's dir leid um mich. Du nutzt die Zeit für Zärtlichkeit, oh Laila. So wie du lässt mich nicht in Ruhe. Laila, sag mir Laila, willst du mich noch oder geh? Laila, sag mir Laila, ist es alles schon zu spät? Man könnte glauben, ich wäre musikalisch. Du wirst verrückt nach purem Glück, oh Leila. Bist eigensinnig, naseweiß und blut. Es gibt, glaube ich, noch ein Lied, das war auch sehr erfolgreich. Das hat Sven Mannes auf seiner Tour durch Potsdam, durch die Seniorenclubs durch Potsdam, ist das bekannt geworden. Ich glaube, das heißt Ibiza, oder es geht zumindest um Ibiza und um seinen guten Freund und seine Freundin. Mhm. Und das ist auch noch sehr, sehr bekannt, und das war auch so ein richtiger Gassenhauer. Hast du das da? Oh, Wahnsinn! Das ist aber auch schön, oder? Das wird immer besser. Oh, alles gut. In der Stadt, das nimmt seinen Überlauf. Und die Arbeit im Büro, ich halte es kaum mehr aus. Oh, das ist so ein schönes Lied. Das wird immer besser, das hört sich an, das ist schon so ein bisschen Pop, Populärmusik. Ich frage mich, wann der Spannungsbogen seinen Höhepunkt erreicht. Das kommt noch im Refrain. Das ist genial. Hey, das ist doch wunderbar. Mit dir auf Ibiza, wir tanzen auf den Lambada. Lambada. Lambada, genau, ja. Jetzt. Vielleicht ist auch schon Ibiza. Denn so viel ich weiß, hat er schon wieder schreit. Da darf man eigentlich gar nicht zwischenquatschen, weil die Arme mitschreien. Tut mir auch leid, jetzt tut mir auch wirklich leid. Bau auf Ibiza. Da ist es wunderbar. Ja, aber ich denke schon mal, der hat sich bei seinen Texten auch was gedacht. Ja, weiß ich nicht, ob der jemals auf Ibiza war, wage ich auch zu bezweifeln. Mit dir auf Ibiza und im nächsten Jahr. Ja, wenn man ihn so spontan sieht, dann also macht er doch einen ganz guten Eindruck. Also der sieht ganz nett aus. Mhm. Also die Musik passt zu ihm, sagen wir so. Ja, das sowieso. Ah. Wo ist denn Kuttner? Na, der genießt genau wie wir. Ich wette, Kuttner musste nur aufs Klo. Ach so? Und der nutzt jetzt die Zeit, wenn er irgendwelche Songs einspielt. Nee, nicht irgendwelche Songs. Nein, die genialsten Songs, die es gibt, das wage ich ja gar nicht anzuzweifeln. Also man kann diese Musik nicht als hochtragendes Erbe der deutschen Musik bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall, also es hat was. Auf jeden Fall. Also dann muss ich danach... Also es wäre vielleicht zu viel, ihn mit Mozart in einem Satz zu nennen, aber... Ja schon, aber allein der Anfang des Liedes, also kann ich mich nur wiederholen, erinnert mich wirklich sehr stark an Pink Floyd. Aber neben Nena und Ben ist auf jeden Fall Platz für den. Ich würde ihn gar nicht mit Nena und Ben vergleichen. Hm? Ich würde ihn gar nicht mit Nena und Ben vergleichen. Sondern mit? Nena und Ben stehen wirklich noch unter ihm, und das ist mein ganzer Ernst. Aber kilometerweit unter ihm. Hallo? Ja. Jakob, ja? Ich bin's nochmal. Ich hab dir ja nicht gefragt, woher du kommst. Ich komme aus Charlottenburg. Aus dem wunderschönen Charlottenburg. Hi! Ja, wer bist du denn? Chrissy. Wie alt bist denn du? 14. Verzeihung? Und du bist Single? Ja. Aber wollen wir uns mal treffen? Deswegen rufe ich ja an. Ich versuche dich schon die ganze Zeit zu erreichen. Nicht wahr? Doch. Wie heißt denn du mit vollem Namen? Christine. Mhm. Chrissy halt. I... Hallo? Ja? Sag doch mal bitte, ich hab gehört mit der Katze, wie du sie aus dem Fenster geschmissen hast. Das hast du auch gehört? Ja. Und seitdem fand ich sie eigentlich richtig geil. Und dann habe ich halt versucht, dich aber so mal anzurufen hier bei Fritz. Hat er nicht durchgekommen. Du bist auch 14. Ja. Aber ich wollte was sagen. Ja. Der Osten ist trotzdem geil. Kannst sagen, was du willst. Ja, nee, ich wag das gar nicht anzuzweifeln. Hallo. Ja. Mhm. Und du kommst also... Aus Charlottenburg. Genau. Ich sag dir noch schnell meinen Nachnamen, bevor ich hier irgendwie rausgeschmissen werde. Jakob Mühlenkamp, okay? Okay, Mühlenkamp, ja, Leidecker. Oh, jetzt wissen alle deinen Namen. Ach, scheiß drauf, meinen auch. Auf welcher Schule bist du denn? Koppi, Gymnasium Hans und Hilde in Lichtenberg. Mhm, ich bin auf der Herder Oberschule. Oh. Willst du vielleicht noch deine Adresse und deine Telefonnummer und sonst deine persönlichen Daten durchsagen? Yeah. Juchhey, ich bin ein Schulkind. Juchhey, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein. Ich trag auf meinem Rücken ein Ränzelein. Hefte und Bleistift, Lesebuch. Hi, das ist für mich genug. Ich will auch fleißig lernen. Dann werd ich klug. Ja, super. Das habe ich gesungen in der ersten Klasse. Ich bin schon klug. Ja, war nicht anzuzweifeln. Nee. Hat er ja gemerkt mit der irischen Markenbutter, ne? Ja, nee, das hat total gut geklappt. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Du? Das möchte ich gar nicht wissen, was du dir gerade vorstellst. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Nee. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Erzähl's mir. Wisst ihr, was ich mir gerade vorstelle? Wie es wohl sein wird, wenn ihr die Platte hört? Vor allem, wo ihr sie hört? Na, da gibt's viele Orte. Zu Hause im Wohnzimmer? Ja, so kuschelig auf dem Sofa. Also, ihr sitzt auf der Erde, den Plattenumschlag vor euch und guckt mein Porträt an. Oh Gott. Sehe ich nicht hübsch aus? Ich würde mich jetzt herzlich verabschieden. Ey, ja? Du, ja? Wie könnte man dich mal erreichen? Keine Ahnung, wie. Ja, am besten über meine normale Telefonnummer. Sag sie mir mal. Okay. 030 306 2926. Und jetzt vielleicht noch den PIN-Code von der Kreditkarte von den Eltern? Das ist die 24747. Naja, ist hier noch jemand? Hallo? Oh, hoffentlich hat mich dieses nette Mädchen mich verlassen. Du bist auch noch da? Jakob? Ja. Ja, Daniel, ja. Sie hat mich verlassen. Oh, das hätte bestimmt was Glückliches werden können. Tag zusammen. Was geht? Ja, Tag, wer bist denn du? Markus, von Köln. Und woher kommst du? Wo Hallo? Du wohnst. Wo du praktisch ansässig bist. Schönen guten Abend wünsche ich. Ja, ich werde natürlich auch erstmal. Trotzdem würde ich gerne wissen, woher du kommst. Ne? Bitte? Hallo? Ja, ganze Sätze. Woher kommst du? Ah, ihr seid immer andere. Ah, langsam hab sogar ich's durchschaut. Kann das sein? Oh, lasst mich nicht im Stich. Ich würde doch so gerne mit euch reden. Wo ihr doch ja schon meine Telefonnummer habt. Hallo? Ich bin der Dieter. Der Dieter Hanske. Der Dieter? Ach, du kommst bestimmt aus Tötensehen, oder? Nee, der Kuttner schmeißt mich immer raus. Der Kuttner schmeißt dich raus? Wenn ich an Kuttners Stelle wäre, würde ich dich jetzt aber auch rausschmeißen. Aha, jetzt schon ein anderer. Ah, na perfekt. Jakob, ich weiß ja nicht, was du immer machst, aber irgendwie, du wirst nicht rausgeschmissen. Liegt wohl daran, dass ich 16 bin oder so. Naja, das... Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Kommt jetzt, oder was? Bitte? Bitte? Sprich mit mir. Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin's aber. Ja. Und? Sag was. Ja, soll ich den Abend hier alleine mit euch unterhalten, oder was? Ja, ja. Ja, ich hab mal bei, den Radiosender sag ich jetzt nicht, aber bei einem Dortmunder Radiosender hab ich mal so eine Sendung eine halbe Stunde lang gemacht. Das war so dermaßen schlecht, dass ich danach mir geschworen habe, nie wieder im Radio irgendwie aufzutreten. Nein, neun, nicht, nein, kind, neun, und, nicht. Tonband. Tonband. Ja, hallo? Warte. Ja, einen Tag. Tag. Und, wo rufst du her aus? Ach, komm, ganze Sätze. Woher rufst du an? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Da ist aber einer sehr charmant. Vielen Dank. Ja. Ich wollte mal zu der Runde, beziehungsweise ein paar Worte mitreden. Tu das. Ich hast jetzt Zeit genug, dich zu äußern. In jederlei Hinsicht. Mach doch mal einen politischen Witz. Einen politischen Witz? Ja. Machen die nicht selber genügend. sein, oder? Klingt nicht schlecht, ja. Also ich habe ja eine Vermutung. Ich denke mal, der Kuttner ist wahrscheinlich schon lange zu Hause und hat da einen portugiesischen Angola-Affen hingesetzt, der auf den Knöpfen rumspielt. Oh, das ist aber jetzt rassistisch. Das finde ich nicht, das find ich nicht korrekt. Das ist, kann genauso gut ein Schwarzafrikaner sein. Ich habe jetzt eigentlich von Tieren gesprochen. Bitte? Ich habe jetzt eigentlich von Tieren gesprochen. Ach so, ja, nee, ich kenne mich in der Biologie nicht so gut aus. Aber da könnte ich jetzt gleich einen draufsetzen, indem ich dir erklären könnte, warum Papageien sprechen können. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also ich mach's mal kurz, indem ich dir den ersten und den letzten Satz des Berichts vorlese. Ob ein schnarrendes Herein ertönt, ein freches Dummkopf oder ein unflätiger Ausdruck, verblüffend klar und verständlich klingt es, wenn zahme Papageien nachplappern, was sie von ihren Besitzern gelernt haben. Das war der erste, jetzt kommt der letzte. Papageien sind sehr soziale Wesen, die ständig untereinander kommunizieren. Wenn sie mit Menschen zusammenleben, betrachten sie diese als ihre Gruppe und möchten Kontakt herstellen. Deshalb versuchen sie so zu klingen wie ihre Besitzer. Warum steht jetzt zwischen den Zeilen? Hast du verstanden? Hin und wieder, stückweise, ja, aber... Oh. Es kommt dann im Laufe des Abends. Ich muss ja auch mal 3 Tage sacken lassen und es kommt dann so langsam. Oh. Das ist mein Beatboxen. Ich hätte ja gerne nochmal was Kuscheliges, Kuttner. Hau rein, oder wie, wer war, wen hattest du vermutet, der da jetzt die Musik regelt? Der portugiesische Angola-Affe. Genial, ich dachte, ne. Bevor die Sendung hier ganz reingeht, ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 77. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her. Oh, ist das schön, oder? Sein Fell ist kuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Oh, ist das schön. Ja, Maikäfer fliegt. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Oh, es gibt auch so ein schönes Kinderlied, das heißt Schokolade oder so. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland her und sein Fell ist kuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum. Könnte man jetzt die Frage aufwerfen, ob portugiesische Angola-Affen Musikgeschmack haben? Naja, das ist ja wohl damit klar beantwortet. Oh, ist das schön. Ja. Da gibt's keine Verbesserungsvorschläge. Die Sendung ist so ideal. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist Kuttner und seine so unglaublich sympathische Stimme. Wer ist eigentlich Kuttner? Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ja, jetzt wird's ja krass. Existiert überhaupt? Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Und wenn's nicht klappt, dann schenk mich gleich zurück. Dann kommt jetzt mein Verbesserungsvorschlag. Und zwar spiel doch mal Maikäfer lief. Eigentlich was? Marienkäfer auf Sächsisch heißt? Bitte? Was Marienkäfer auf Sächsisch heißt? Marienkäfer. Nee, die sagen Mordschekiebchen. Ich weiß nur, dass Arschloch Butzloch heißt. Na, sowas sagt man hier aber nicht. Nein, ich habe das ja auch nicht gesagt. Das war ein Zitat. Also, ich sag's nochmal, Zitat, Arschloch heißt Butzloch, Zitat Ende. Ich möchte mal gerne was vortragen. Ja, dann trag das vor, aber wehe, das wird sexistisch, nein, anarchistisch. Nein, auf gar keinen Fall, das passt in die Sendung. Okay. Und weil der Mensch ein Mensch ist, so braucht er auch noch Kleider und Schuhe. Oh, echt? Es macht ihn... Ja? Ich bin beeindruckt. Kennst du das Lied nicht? Nein. Das ist das Einheit... Das ist das Einheitsfrontlied. Ich komme ja ganz aus dem Westen. избирательными Бауманского округа, и я бы добавил моими давними знакомствами. Es war einmal ein Landsmann, der hatte einen Floh. Der Floh hieß, keine Ahnung, und Ladislaus oder so. Und der Mann hieß Papispo oder so. Das hat irgendwie einer von Kuttners Kollegen neulich abends zitiert. Ich will Kuttner wieder. Du willst Kuttner wieder? Gefall ich dir etwa nicht? Jo, hi. Ja, Tag, Abend. Wer bist denn du? Ich bin der Milan. Der Milan. Milan, wie geht's denn dir? Gut, wir müssen wieder. Seit später. Bitte? Du könntest deinen Satz, wenn du nett bist, noch einmal wiederholen. Nee, jetzt sind wir ja dran. Hi. Ah, das ist noch besser. wer bist denn du? Der Robin. Mhm. Aus Pankow. Ah, genial. Ja. Also, wolltest du zum Thema beitragen? Also zum nicht existierenden Thema? Oder vielleicht ein Themavorschlag? So ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! Ja, so ein feiner Mensch. Ja, ich bin auch ein feiner Mensch, aber nicht so fein wie der Kapielski. Ja, der Kapielski, ne. Ja, aber der Kuttner ist ja auch feiner Mensch. Der Kuttner, der ist der feinste Mensch. Ja. Der ist noch feiner als der Kapielski. Also wenn es halt feinere... So ein feiner Mensch! Der Kuttner, so ein feiner Mensch ist das! Glaub, so ein feiner Mensch ist das! Ich glaub, der ist im Sofort. So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! So ein feiner Mensch ist das! Oh, weia. So ein feiner Mensch ist das! Kennst du Mama Mu? Das gibt's überhaupt gar nicht! Nee. Da steht Plumps Platsch Pudding auf Seite 45. Der Kapielski, ja! Oh Gott. So ein feiner Mensch ist das! Ja. So ein feiner Mensch ist... So ein feiner Mensch ist das! Ja, es gibt ja leider nicht so viele feine Menschen. Ja, Kuttner eben, nicht? Hm? Und der Kapielski. Ja, Kuttner und Kapielski, aber... Aber sonst? Das, wer sonst? Naja, ich weiß nicht, wer hat eigentlich Radio Fritz gegründet? Frag mich nicht. Oh, das ist aber traurig. Ja. Vielleicht kann ja mal jemand anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110, der weiß, wer Fritz gegründet hat. Jo. Halt! Nimmt schnell den Plattenumschlag zur Hand. Seite 2. Dort steht ein Liedtext. Na, habt ihr? Wir singen gemeinsam mit dem großen Radio DDR Kinderchor Druzhba heißt Freundschaft. Mensch ist das? Das gibt's überhaupt gar nicht. Ich würde mal Prignitz sagen. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. Fritz Info. Spitze, das hat wieder gesessen, oder? 23.32 Uhr das Wetter. Nachts gelegentlich Regen, 9 bis 5 Grad. Morgen zunächst wechselhaft, am Nachmittag zunehmend heiter, 11 bis 13 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Israels Ministerpräsident Sharon hat am Abend zwei Regierungsmitglieder seiner Likud-Partei entlassen. Sie hatten im Parlament gegen den Gaza-Rückzugsplan gestimmt. Ihre Entlassungsschreiben erhielten sie kurz, nachdem Sharon seinen Abzugsplan mit Hilfe der oppositionellen Arbeitspartei durch das Parlament gebracht hatte. Deutschland und Frankreich werden beim EU-Gipfel im Dezember gemeinsam für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei stimmen. Jetzt bin ich so durch dein Krempel hier. Das teilte Bundeskanzler Schröder und Frankreichs Staatspräsident Chirac in Berlin mit. Zuvor hatten beide an der deutsch-französischen Ministerratssitzung teilgenommen. Die EU-Kommission und das Bundesfinanzministerium streiten sich um den Euro-Stabilitätspakt. Die Kommission sagte heute voraus, dass Deutschland auch 2005 gegen den Pakt verstoßen wird. Finanzminister Eichel widersprach der EU-Prognose. Er bekräftigte das Ziel, den Stabilitätspakt im nächsten Jahr einzuhalten. Reisepässe von EU-Bürgern werden künftig neben einem digitalisierten Foto auch einen Fingerabdruck enthalten. Darauf verständigten sich die EU-Innenminister. Die Pässe sollen dadurch fälschungssicher werden. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund verloren. Die Berliner unterlagen mit 0:1. Die weiteren Ergebnisse. Bayern München schlug Wolfsburg mit 2:0. Bochum siegte gegen Mönchengladbach mit 3:0. Und Hannover gewann gegen Kaiserslautern mit 3:1. Unterverkehr auf Fritz, A111 Berlin-Charlottenburg Richtung Autobahndreieck Oranienburg zwischen Anschlussstelle Kurt-Schumacher-Damm und Anschlussstelle Weidmannslust-Damm ist die Autobahn wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und A9 Potsdam Richtung Halle-Leipzig zwischen Anschlussstelle Beelitz-Heilstätten und Anschlussstelle Beelitz gab es einen Unfall. Zwei Fahrstreifen sind blockiert. Derzeit gibt es dort 4 Kilometer Stau. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Im Russisch-Lehrbuch der 7. Klasse steht der Originaltext. Und nun könnt ihr euch aussuchen, in welcher Sprache ihr mein Morgenlied singen wollt. Vielleicht abwechselnd in beiden? Ich kann euch nur raten, lernt fleißig Sprachen. Dobre utro. Na? Was heißt das? Na einfach, guten Morgen. Thank you.

Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ich will mich ja nicht ganz doof stellen oder stumm stellen. Ihr habt jetzt noch eine Stunde und 20 Minuten Zeit, selber mal eine schöne Sendung zu machen und mich zu düpieren, mich zu erniedrigen und mir zu zeigen, wie eine fetzige, schlagfertige, schnelle, witzige, tolle, jugendgemäße, jugendsprachliche Sendung aussieht. Das hier die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also, wer da denkt, er könnte mal hier fetze Sendung machen und es ist ja so einfach, soll gerne ran. Alle, die wirklich was zu sagen haben, können sich an einen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Von mir kommen hier, wie gesagt, ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt und der kommt nicht vor 1:20 hierher. Würde nur hin und wieder mal immer ein bisschen Musik einspielen oder mal so Kommentare und so schöne Sprüche eben. Die Donau ist ins Wasser gefallen, der Rheinsturm ist verbrannt. Das ist der Wiener Stephansturm mit Stroh zum Löschen gerannt. Kann ich jetzt praktisch auch nicht machen. Kinder, das ist jetzt eure Sendung hier. Macht was draus. Ich halt mich zurück. Also, ihr hört ja im Moment den Sprechfunk normalerweise mit Kuttner und heute mit meiner Wenigkeit immer noch Jakob. Ich werde euch weiter nerven, bis dass ich hier rausgeschmissen werde. Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Jo, den könnt ihr natürlich auch immer anrufen und was hinterlassen. Der ist so lange geöffnet, wie diese Sendung dauert. Da könnt ihr Gedichte hinterlassen, Beleidigungen, politische Meinungen jeder Art. Das wird anschließend zusammengeschnitten und in der Zusammenfassung hier gesendet. Mit wem spreche ich denn jetzt? Hm? Sprich mit mir. Ach. Sonst wird das hier nichts. Wie heißt du? Robby. Mhm. Und woher kommst du? Fredersdorf. Ich bin Nachbar von Harald Junke. Ach so. Mhm. Und wie ist es so, Nachbar von Harald Junke zu sein? Klasse. Ich sitze gerade bei einem Pinot Noir und dachte nur so, dass das doch komisch ist, diese Radiosendung. Also, dass die Leute halt furchtbar nicht zu Wort kommen und dass das unhöflich ist. Ja, ich komme zu Wort. Ihr müsst nur anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Jetzt müsst ihr es auch der Letzte geschnappelt haben. Ja, egal, ob ihr Nachbar von Harald Junke seid oder Nachbar von... Er ist verdammt egal, aber es ist unhöflich, Leute aufzufordern, im Radio anzurufen und sich auszureden. Ich gehe davon aus, dass du eine eigene Meinung hast und die darfst du selbstverständlich bei Fritz frei äußern. Deswegen gebe ich dir jetzt exakt 30 Sekunden. Nett von dir, Mädchen, dass du mir das Recht gibst, meine Meinung frei zu äußern. Also, wenn ich jetzt Kuttner wäre, hätte ich dich schon rausgeschmissen. Weil du mit. Ja, ein Glück hast du kein Pimmel zwischen den Beinen. Aber trotzdem gebe ich dir jetzt nochmal die Zeit. Hallo? Ach guck, rausschmeißen geht doch noch. Wer bist denn du? Ich bin der Sascha. Der Sascha, da musst du jetzt aber lange nachdenken, oder? Ich verstehe euch schlecht. Wer bist denn du wirklich? Sag mir, wer du wirklich bist. Markus. Ja. Wie findest du die Musik, die im Hintergrund läuft? Ich höre jetzt gar nichts davon, aber... Bitte? Ich höre jetzt gerade gar nichts davon, aber die ist bestimmt nicht schlecht. Wie heißt denn du? Cindy. Mhm. Und wie alt bist du? 40. 40? Mhm. Ja. Kannst du mal sehen, eine intellektuelle Anruferin. Das ist schön und das gibt's nur bei Kuttner im Sprechfunk. Und ja, was wolltest du zum Thema beitragen, das gar nicht existiert oder einen Themavorschlag machen eventuell sogar? Ja, ich habe jetzt auch gar keinen richtigen Themenvorschlag. Ich kann vielleicht auch ein bisschen was vorlesen. Darf ich raten, du bist Single? Bitte? Du bist Single. Ja, ich bin Single. Wie heißt du? Cindy. Wie bist denn du gebaut oder wie groß bist du? Ja, BH 90C. Mhm. Sagt dir das was? Das sagt mir als 14-Jährigen jetzt unglaublich viel. Hab ich gedacht. Das ist zumindest eine Oberweite Jungs. Wenn ihr euch für die Cindy interessiert, dann ruft an unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Mit wem spreche ich denn da? Hallo? Oh, ist gut, Schönheit Geschmackssache, also etwas Individuelles, oder gibt es eine übergeordnete Schönheit? Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es gibt Schönheitsideale, die der jeweiligen Mode unterworfen sind und zu einer bestimmten Zeit von vielen Zeitgenossen anerkannt werden. Es herrscht dann eine stillschweigende Übereinkunft darüber, was als schön gilt und als schön empfunden wird. Wenn wir unsere ästhetischen Wertmaßstäbe aus den jeweiligen Normen der Zeit beziehen, ist die Bewertung der Schönheit an den Verstand als Zensor gebunden. Wir können jedoch die Schönheit auch für uns ganz allein und individuell entdecken. Dann müssen wir unsere Sinne sensibilisieren. Der sensitive Mensch kann die Schönheit für sich selbst erfahren, ohne von Normen und ästhetischen Maßstäben beeinflusst oder blockiert zu sein. Dreimal darfst du raten, was ich dich jetzt fragen werde. Würdest ich einsam? Würdest du dich als schön bezeichnen? Manchmal ja, manchmal nein. Du bist also praktisch wie ein Chamäleon. Du änderst dein Aussehen. Genau, ja, kann man so sagen. Manchmal fühle ich mich total hässlich und dann gibt es wieder Tage, wo ich mich eigentlich ganz schön finde. In dem Moment, wo ich jetzt gerade mit dir rede, muss ich sagen, ich stelle mir dich unglaublich schön vor. Oh, danke schön, Jakob. Nicht zu danken. Okay, das ist ja erstmal sehr interessant. Ja, der Text war übrigens von Peter Lauster, nicht, dass du denkst, ich habe den geschrieben. Habe ich gedacht. Nein. Okay. Sag nochmal den Namen für alle, die das jetzt noch nicht verstanden haben. Cindy. Ja, nee, den Namen des Autors. Ach so, Peter Lauster. Und das Buch heißt Die Liebe, Psychologie eines Phänomens. Also jetzt noch ein bisschen Werbung gemacht und jetzt wird das mit Sicherheit in der nächsten Woche in der Top Ten-Liste. Ja, ich habe das Buch jetzt auch nicht ganz gelesen. Ich habe jetzt einfach das glaube ich dir. Und da war dann die Seite, was ist Schönheit, und deshalb musste ich die jetzt vorlesen. Es hat auf jeden Fall eine sehr gute Zeitpolster gebracht und war sehr interessant, mit dir zu sprechen, Cindy. Und ich finde, du kannst echt schön moderieren. Also solltest vielleicht mal so ein bisschen weitermachen in der Richtung, ne? Du bist fortgewandt für dein Alter, finde ich. Ja, mal gucken. Ne? Mach mal nicht zu lange, damit du nicht so müde morgen bist in der Schule. Ach, das macht nichts, du. Nee? Nee, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Na gut. Na, dann sage ich mal einfach gute Nacht und alles Gute für Berlin. Ja, Cindy, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Okay, das war die Cindy. Und mit wem spreche ich jetzt? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallöchen, ich bin der Binko. Und wie alt bist du? Ich bin 25. Okay. Also ein bisschen älter. Du bist 14 oder 16 oder? 14. Also ich muss auch erstmal ein Lob aussprechen. Du machst es... Oh nee, das soll jetzt aber hier nicht in der Lobsendung aussprechen. Fast besser als der Kuttner. Nein. Ich muss ja sagen, ich bin schon hier echt am Kugeln in der... So ein feiner Mensch ist das! Ist der Kuttner. Genau. Mhm. Genau, aber der Jakob ja auch. Ja. Du sag mal, was ist denn das Thema? Schlag du doch mal dann eins vor. Ein Thema soll ich vorschlagen? Ja, wenn du schon die Moderation übernimmst, dann musst du auch irgendwie... Hast du schon mal erlebt, dass der Kuttner ein Thema vorgeschlagen hat? Nein, eigentlich nicht, stimmt, ja. Ich mache gerade sowas wie die Ersetzung und du rufst das bestimmt an, um ein Thema vorzuschlagen. Jetzt hast du mich auf dem falschen Bein erwischt. Who is it? It's me, Dave. Open up, man, I got the stuff. Who is it? It's me, Dave, man. Open up, I got the stuff. Who? It's Dave, man. Open up. I think the cops saw me come in here. Who is it? It's Dave, man. Will you open up? I got the stuff with me. Who? Dave, man. Open up. Dave? Yeah, Dave. Come on, man. Open up. I think the cops Dave's saw me. Dave's not here. What's going on? Also die Leitungen sind offen. Ich sage nochmal die Telefonnummer für die immer noch nicht angerufen haben. 0331 für Potsdam 70 97 110. Mit wem? wem bin ich denn jetzt verbunden? Mensch, Kuttner, du Motherfucker. Ich bin aber leider nicht Kuttner. Motherfucker zu dir. Die Karte geht. Das waren Stromgitarren. Mit wem rede ich jetzt? Hallo. Immer noch mit dem, der nicht gerne unterbrochen wird. Mhm. Na, dann werde ich dich jetzt nicht unterbrechen und du hast exakt 20 Sekunden Zeit, um frei deine Meinung zu äußern. Mhm. Ja. Hallo, Jakob. Ja. Hallo, hallo. Ja? Sprich mit mir. Hallo, Jakob, hier ist Katrin. Ja, hallo Katrin. Mich würde eigentlich mal interessieren, was du einmal werden möchtest. Was ich mal werden möchte? Ja. Ich hatte immer den Berufswunsch, Pilot zu werden, aber in Mathe und Englisch sieht es bei mir nicht unbedingt sehr glänzend aus. Aha. Aber Moderator wäre natürlich auch eine feine Sache. Oder möchtest du in die Fußstapfen deines Vaters steigen? Nein, bloß nicht. Also Architekt werden ist das Schlimmste, was es gibt. Und das kann ich jetzt auch allen Architekturstudenten nur empfehlen. Steigt aus und studiert Medizin oder fangt bei der Berliner Stadtreinigung an, aber alles noch nicht Architekt. Prima. Naja, dann wirst du sicherlich deinen Weg machen. Ja. Ich höre nämlich Kuttner jetzt schon seit circa einem Jahr. Ja, ich ungefähr auch, also seit einem Dreivierteljahr, weil ich ja erst neu zugezogen bin nach Berlin. Aha, siehst du, und ich fahre meistens, ich bin vorhin zu 11:30 nach Hause gekommen, weil ich noch so eine Weiterbildung, also eine Schule mache. Und woher kommst du ganz kurz? Bitte? Woher kommst du? Ich komme aus der Uckermark. Mhm. Und ich fahre da circa immer 1,5 Stunden, also von Neuruppin nach Hause. Und dann höre ich immer Kuttner. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr feine Sache. Also der Kuttner, das ist ein feiner Mensch. So ist es. Das gibt's überhaupt gar nicht! Natürlich stimmt das. So ist es. Und dadurch ich ja auch schon etwas älter bin, 42. Naja, was ist alt? Interessiert so jung, wie man sich fühlt. So ist es, denn durch meine Jungs bin ich ja trotzdem noch jung geblieben. Die sind 23 und 21. Mhm. Also auch schon etwas älter und reifer als du. Oh, ja. Okay, Jakob, ich wünsche dir dann noch alles Gute. Hast du denn ein Thema vorzuschlagen? Bitte? Hast du denn ein Thema vorzuschlagen? Ein Thema? Nö, ich wollte dich ja nur fragen, was du mal werden möchtest. Ja, okay. Ein Thema lasse ich mir für nächste Woche einfallen. Ich sag, ein Thema lasse ich mir für nächste Woche einfallen. Mhm. Okay. Da bin ich dann wieder unterwegs, ne? Ja. Also, halt die Stellung, ne? Und tschüss denn. Ja, tschüss Katrin. Das war die Katrin und mit wem spreche ich jetzt? Hi, hier ist Milan wieder. Wer? Würdest du so nett sein und deinen Namen noch einmal wiederholen? Ja, hallo, wer bist denn du? Das nette Mädchen. Ach, du bist das nette Mädchen. Mhm. Ja, sorry, ich habe deine Nummer nicht gehört. Okay, ich werde... Die Heilige Schrift zeigt uns Jesus Christus, wie er damals Kranke heilte, lehrte, den Menschen Gutes tat. Aber er lebt und wirkt auch heute noch. Er hat uns versprochen, immer bei uns zu bleiben. Im Mitmenschen begegnet er uns. Was ihr meinen Brüdern tut, das habt ihr mir getan. Die Türe klopft es leis, doch sie bleibt versperrt. Müde wendet sich der Greis, er bleibt ungehört. Mitten unter euch geht er, mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt, den ihr nicht kennt. Dunkelbraun ist ihre Haut, fremd klingt, was sie spricht. Jeder Mann ihr gleich misstraut, Arbeit findet sie nicht. Mitten unter euch geht er, mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt, den ihr nicht kennt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 731 39 32. Die Grenze geht und man schnell vergisst, dass wer wartend drüben steht, auch dein Bruder ist. Mitten unter euch geht er, mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt, den ihr nicht kennt. Liebe Hörer, ihr hört immer noch den Sprechfunk, normalerweise mit Captain Kirk Kuttner. Jetzt mit Jakob. Bitte? Jetzt mit Jakob. Exakt. Super. Bin ich gerade gar nicht so schnell mitbekommen. Ihr könnt anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und mittalken oder auch den halbautomatischen Anrufbeantworter. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Den könnt ihr anrufen und irgendwas hinterlassen. Und jetzt spreche ich mit der Christine. Okay. Ich fühle mich ja ein bisschen benachteiligt hier. Die Frauen kann ich überhaupt nicht ausquatschen. Natürlich, du hast jetzt volle Zeit auszuquatschen. Alles, ja, was dir einfällt. Super, ich hätte ja mal ein Thema. Das ist super. Immer gerne. Her damit. Also, ich weiß jetzt, vielleicht sprichst du ja nicht jeden an, aber momentane Lage, so auch Sachsen und Brandenburg gerade, die Wahlen. Ja, da muss man natürlich immer unglaublich aufpassen, damit dass es nicht, ja, zu sehr ins Politische abrutscht. Ja, das ist im Radio immer schwierig. Ja, also. Aber was erstmal gesagt werden kann, DVU und NPD sind auf jeden Fall scheiße und wer die wählt, gehört gar nicht hier in die Sendung und wird gleich rausgeschmissen. Super. Sag mal, bist du Ärztefan oder was? Nicht unbedingt, aber ich kenne so zwei, drei Titel. Cool. Ja. Bist du Ärzte-Fan? Ja, ich finde Ärzte richtig geil. Und dein Lieblingslied lautet? Also Geschwisterliebe oder Schrei nach Liebe finde ich auch geil. Ich finde eigentlich alles von den Ärzten geil. Ärzte rocken einfach und Bela an die Macht halt. Nee, und du, was stehst du so für Musik? Was ich für Musik höre, ja, meistens Fritz, also ja, auch Ärzte und alles. Aber sonst so höre ich am liebsten sowas Rockigeres, also auch älterer Rock. Yeah. Ich bin dagegen, ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Ich bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust, ich bin nicht faul. Ich hab nur einfach keine Lust, ich bin nicht hässlich. Ich seh nur anders aus als du, du hast verloren. Du gibst es nur nicht zu, ich bin nicht taub. Du brauchst nicht so zu schreien, ich bin nicht blind. Ich seh es nur nicht ein, ich bin nicht stumm. Ich halte nur den Mund, was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Grund. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Wenn ihr schon dabei seid, dann betrachtet auch mein Aussehen als Symbol der Nicht-Identifikation mit euren Werten. Einen wunderschönen Abend, beziehungsweise an einem Morgen, denn wir haben seit knapp 2 Minuten, denke ich mal. 27. Den 27. 27. Exakt. Halloween rückt immer näher, buh. Halloween. Ja, was machst du an Halloween? Was ich an Halloween mache? Ja. Ich werde eine rote Augenparty feiern. Okay, was auch immer das sein mag, ist bestimmt lustig. Das ist in Jugendsprache eine Kifferrunde. Und zwar wurde ich da von einem Klassenkameraden so angestiftet, aber ich werde nicht kommen. Zwei Schafe stehen nach der Schur zusammen und es wärmt sie nur die Hoffnung auf die nächste Wolle. Da spielt die Liebe keine Rolle. Das ist ein wunderschönes Zitat. Von wem? Ja, es wäre schön, wenn man es auch noch wissen würde. Ja, aber der hat wohl nichts mehr zu sagen. Ja. Du bist Christine und du bist Ärztefan und du hattest als Thema vorgeschlagen über die politische Situation. Ja, du hast meinen Vorschlag wieder im Wind geschlagen. Dankeschön übrigens. Ich wollte dir nicht dementieren. Ich wollte lediglich sagen, dass politische Äußerung nicht unbedingt immer Begeisterung bei... Ja, ich kann es mir denken, aber ich finde, es ist schon mal aktuell und... Nee, auf jeden Fall, aktuelle Themen sind immer gut. Ganz schön krass gestiegen ja auch die Rate. Ich habe gerade, ich musste mich outen auf RBB oder so ein Kack, eine Reportage gesehen mit dem Freund meiner Mutter und das ist ganz schön hart. Also da musst du dich nicht outen, denn Fritz ist eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg RBB. Ja. Insofern. Nee, ich weiß nicht, weil meine Klassenkameraden hören zu und die haben mir schon, also so ein paar Freunde haben mir schon vorhin SMS geschrieben, ah, du warst im Radio, man hat dich gehört, bla bla, Keks halt so. Ja. Und okay. Naja, dann kommt nach morgen wieder, RBB, ja, haha, und dann kennst du es ja. Bestimmt, ja. Oder? Ja, die kenne ich schon. In Dortmund gab es auch so einen Spackensender, der hieß, Entschuldigung, einen Sender, das war wieder meine eigene Meinung. Also da muss ich immer zusagen, meine Meinung ist lediglich meine Meinung und spiegelt in keinem Fall die Meinung der Redaktion oder gar des Senders Fritz wieder. Nicht das. Habt ihr die Hausaufgaben? Macht die Hausaufgaben. Ja, müsste man sich mal überlegen. Aber dann sag mal zwei, drei Sätze zu dieser politischen Lage im Moment. Ich? Ja, du. Ja, also keine Ahnung. Also ich finde es scheiße und ich denke mal, ihr solltet euch das mal überlegen. Ich finde es schon ganz schön krass, so jetzt auch, was da alles so abläuft und keine Arbeitsplätze und so in Hartz IV. Okay, aber man sollte da nicht unbedingt also den Ausländern die Schuld zuschieben, sondern eher den Leuten, die hier ohne Asylrecht sind, die sich hier illegal aufhalten. Und das sind nun mal nicht alle Ausländer. Und Ausländer sind generell irgendwie cool. Mhm. Interessant ist an der ganzen Sache, dass du dich sehr gut äußern kannst, würde ich sagen. Obwohl ich mir da eigentlich kein Urteil erlauben kann, weil ich selbst nicht gut kann. Hey, wenn du nicht gut wärst, hätte ich dich angerufen. Ich wollte nachfragen, wie siehst du aus? Oh Gott. keine Ahnung. 1,69 groß, schlank. Eigentlich haselnussbraune Haare gefärbt. Augenfarbe? Grün. Mhm. Ich stelle mir das jetzt sehr, sehr hübsch vor. Was? Und ich stelle mir das jetzt sehr, sehr hübsch vor. Mir ist aufgefallen, du hast eine politische Meinung, was ja nicht unbedingt normal ist für so junge Leute. Aber selbst, wa? Bitte? Aber selbst. Ich habe keine Meinung. Ich habe keine Bildung. Du, man hört dich nicht richtig. Man hört mich nicht richtig? Jetzt wieder. Stopp, bleib stehen, nicht bewegen. Ja, okay, ja, das ist mit meinem Telefon manchmal so ein kleines Problem. Was ist das denn jetzt? Okay, hey, weißt du eigentlich, dass ich, Du willst CDU. Darum mach ich Schluss. Oh, ja. Lass mich bitte bloß in Ruhe. Denn du redest Stoß. Du willst mich benutzen. Für deine Partei. Oh, und du willst die Uhr. Darum ist es jetzt vorbei. Seitdem du die Boutique hast, hast du dich verändert. Seitdem du richtig Geld machst, kennst du mich nicht mehr. Du fährst den Mercedes. Und der Wolke Rühe gefällt dir scheinbar sehr. Du willst CDU, darum mach ich Schluss. Lass mich bitte bloß in Ruhe, denn du redest Stoß. Du willst mich benutzen. Deine Partei. Und du willst CDU. ist es jetzt vorbei. Ein wunderschöner Titel. Der ja, wer singt denn das? Das ist geil. Bitte? Das ist ein geiles Lied, das ist richtig geil. Das Hammer. Auf jeden Fall geil und das muss auf irgendwann auch mal im Sprechfunk noch mal in voller Länge für Mitschneider ausgespielt werden, ohne dass ich dazwischen quake. Ihr habt richtig gehört, ihr hört den Sprechfunk normalerweise mit Kuttner, heute mit meiner Wenigkeit und am Telefon mit Christine, yo, die gerade so eben ihre politische Meinung geäußert hat und hübsch ist und als eventuelle Merkel-Nachfolgerin auf jeden Fall zu respektieren. Hallo. Wäre gerade optisch, wäre das mit Sicherheit eine sehr interessante Erneuerung. Dankeschön. Okay, wolltest du noch irgendwas zum Thema beitragen? Also das Thema lautet jetzt auf jeden Fall Wahlen und Parteien. Dabei dürft ihr nicht parteipolitisch werden, trotzdem euch gegen einige Parteien, also NPD, DVU und FDP, bitte ich systematisch niederzumachen. Ruft an unter 0331 für Potsdam 7097 110 oder den Halbautomaten. Die sind alle doof. Ja, ein sehr interessanter und sehr aussagekräftiger Titel. Ja. Du. Und die Herren Politiker, die sollen noch nach Hause gehen. Ja, die sollen ja noch. Wunder. Ja. Bevor die was entscheiden, erst mal waschen. Sind alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle wie sie da sitzen. Und die Herren Politiker, die sollen noch. Die sollen noch erstmal ein durchziehen. Amerikaner und die Russen und auch wir, wo wir es zulassen, dass es Atomkraft gibt, dann sieht es ganz schlecht aus für alle. Dies hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Ja, es ist schön, was du da singst. Da. Ja, wir hören ja den Sprechfunk und zwar mit Christina und meiner Wenigkeit. Christina. Christine. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Lieber Herr Dr. Kuttner, Maul auf den Pfeil halten. Das kommt nie von Pfeil wie abschießen und Starter, sonst was, sondern von Pfeil, von verkäuflich. Geile Pfeile. Also im Prinzip Maulaffen feilhalten bedeutet, dass man sein dummes Gesicht verkauft. Nun, viel Spaß dabei. Verkauf mal deins. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo, halbautomatische Anrufverantworter. Ich habe gerade Gäste in der Wohnung, die hören deine Sendung zum ersten Mal hier mit Kuttner und die drehen völlig ab. Die versuchen hier mein Badezimmer zu tapezieren. Ich sage, wie kann man ein Badezimmer tapezieren? Ich habe auch Gäste, die hören den ganzen Tag Rias Berlin oder wie so früher BBB Radio oder ich weiß es ja nicht. Jedenfalls, ja, ich weiß, werde immer wieder beschimpft. Ein Hintergrund schreit mich in der an hier. Hitler statt Haas oder so was ähnlich. Ich wollte sagen, ich habe einen duften Kumpel kennengelernt, der ist vom Beruf Boxer. Und wenn ich mal Ärger. Und Jurist, also wenn ich mal eins auf die Fresse kriege, dann wird er mich sofort verteilen. Das heißt auch, eine blutige Fresse komme ich durch mit der, wie heißt das nochmal, über die Autobahn oder so, weißt du. Gut, ich glaube, jetzt muss ich auflegen, was kostet das Gespräch? Jetzt jault schon wieder im Hintergrund. Ich gebe da mal meine Freundin, die Olle aus, die Rias-Freundin, will schon wieder was sagen. Nicht auflegen. Hallo, ist weiter. So, Herr Piep. So richtig passt mir das nicht, dass du immer ruhig schnell ist, was am besten von mir ist. Und das Blöde wird gespielt. Ja, hallo, hier ist der Roman. Und ich wollte bloß sagen, der amerikanische Kulturkolonialismus wird einst noch die ganze Welt beherrschen. Titten raus und Spring Break forever, weil es Frühling. Danke. Zu den Streiks in Bochum. Wir müssen uns ohnehin damit abfinden. Die fetten Jahre sind vorbei, jetzt kommen nur noch die mageren Jahre. Und zwar aus mehreren Gründen. Wir können doch nicht damit rechnen, dass wir als Bewohner der vorübergehend noch reichen Länder so leben können, dass zum Beispiel in vielen Familien sogar mehrere Personenkraftwagen laufen. Und die Mehrheit der Völker der Welt, die haben noch nicht mal ein Fahrrad. Dieser ganze bisherige Wirtschaftswunderwohlstand inklusive das, was der Kanzler Ludwig Erhard mal den sozialen Klimbim nannte. Das war sowieso nur eine Inszenierung auf Zeit. Das hatte vor allen Dingen den Zweck, die Bürger der DDR neidisch und unzufrieden zu machen, damit sie ihren Staat verlassen oder zerstören. Und weil diesen Leuten die D-Mark und der PKW einen höheren Stellenwert hatten als alles andere, haben die damals 1990 mit der Wahl ihren Staat zerstört. Wie gesagt, die wollten auch den PKW aus dem Westen haben. Und nun nach rund 15 Jahren Schamfrist besteht doch kein Grund mehr für die Kapitalisten, irgendwen Zucker in den Hintern zu blasen. Jetzt heißt es vorwärts, zurück zum Manchester-Kapitalismus. So sehe ich es jedenfalls und ich befürchte, so wird es auch so sein. Maul auf den Pfeil halten heißt to stand gapping oder idling about. Ja, hi Kuttner, ich wollte mal fragen, was in Köln los ist. Wäre schon schicker, wenn du mir das beantwortest. Tschaußen. Papala Papp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Hallo David, also ich bin's vorne nochmal. Das ist ein Krawall in meiner Bude. Die hören das erste Mal die Sendung von Kuttner. Die drehen völlig ab. Die versuchen, mein Bett auseinanderzureißen. Also ich verstehe das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hab nicht mehr. Die Gebühren habe ich unheimlich bezahlt. Tschüss, RBB. Ciao. Wolle, ciao. Tschüss. Ich finde ja nicht die Tasse zum Ausschalten. Die. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht! Ich hab... Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. a two-pack trying to tell me how to live. But I don't listen to her cause my head is like a sieve. My daddy, he disowned me cause I wear my sister's clothes. He caught me in the bathroom with a pair of pantyhose. She done kicked me off the team. I wear high heel sneakers and acting like a queen. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Und habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, schönen guten Abend, liebe Hörer. Ihr hört den Sprechfunk normalerweise mit, wie gesagt, Captain Kirk Kuttner. Heute nicht mit Captain Kirk Kuttner, sondern mit Jakob. Und am Telefon ist immer noch die Christine? Ja, eigentlich schon. Hallo, Jakob. Wer ist denn da noch? Georg ist dran. Georg, schon wieder. Georg, von wo rufst du an? Reinickendorf. Aus Reinickendorf. Wie ist das Wetter in Reinickendorf? Soweit so gut. Soweit so gut. Wie weit ist Reinickendorf? Hallo? Wie weit ist Reinickendorf? Ganz schön. Ganz schön weit. Herr Jakob? Ja? Ey, sag mal, schönen Abend. Ich wollte ja jetzt überhaupt nicht lobhudeln hier. Ich fange gleich mal an. Ja? Und zwar, der Kuttner hat ein Thema vorhin gefragt. Der meinte, ob nicht Leninismus angesagt ist. Ja, ist Leninismus angesagt. Ja, pass auf. Und ich habe da irgendwie so ein ganz dickes Tuch im Schrank gehabt. Und das ist so dick, ich lese da ganz selten drin. Und jetzt schlägt es so aus. Mhm. Und da steht echt ein Absatz über Kuttner drin, ja. Nicht wahr. Ja, echt hier. Dann schieß los. Ja, und aber auch ich noch unter der... Ganz kurz, bevor das beleidigend wird, in irgendeiner Weise gegenüber Kuttner, werde ich dich sofort rausschmeißen. Ach, mach. Keine Angst. Ja, was mache ich nicht. Nee, ausgerechnet unter der Überschrift Bescheidenheit. Und zwar, ich fange jetzt an, ja. Würde ich unterschreiben. Ah, ja. Zum ersten Mal begegnete ich Kuttner im Dezember 1905 auf der Konferenz der Bolschewiki in Tammerfors, Finnland. So ein feiner Mensch ist das! Eben. Ich hoffte, den Bergadler unserer Partei, also einen großen, nicht nur politisch, sondern wenn ihr wollt, auch physisch großen Mann zu erblicken. Denn in das meiner Fantasie gibt's überhaupt gar nicht. Erschien Lenin als Riese, stattlich und von hohem Wuchs. Wie so groß, ein feiner Mensch ist das! Eben, ein feiner Mensch war das. Wie groß war aber meine Enttäuschung, als ich einen ganz einfachen, untersetzten Mann erblickte, der sich durch nichts, buchstäblich durch nichts von einem gewöhnlichen Sterblichen unterschied. Das gibt's überhaupt gar nicht! Es ist üblich, dass sich ein großer Mann zu den Versammlungen verspätet, sodass die Veranstaltungsteilnehmer mit klopfendem Herzen auf sein Erscheinen warten, wobei vor dem Erscheinen des großen Mannes ein Raunen durch die Reihe der Versammlungsteilnehmer geht. Psst, Ruhe, er kommt. Diese Feierlichkeit schien mir nicht überflüssig, denn sie imponiert, flößt Achtung ein. Wie groß aber war meine Enttäuschung, als ich erfuhr, dass Kuttner schon vor den Delegierten zur Versammlung gekommen war. So ein feiner Mensch ist das! und in irgendeiner Ecke schlicht und einfach ein Gespräch führte, ein ganz gewöhnliches Gespräch mit ganz gewöhnlichen Konferenzdelegierten. Das gibt's überhaupt gar nicht! Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber was willst du den Hörenden damit sagen? Ja, das kommt ja jetzt im letzten Satz. Ach so. Erst später begriff ich diese Schlichtheit und Bescheidenheit Kuttners, dieses Bestreben, unbemerkt zu bleiben oder jedenfalls nicht aufzufallen und seine hohe Stellung nicht hervorzukehren. Dieser Zug ist eine der stärksten Seiten Kuttners als des neuen Führers neuer Massen, der einfachen und gewöhnlichen Massen der untersten Schichten der Menschheit. So ein feiner Mensch ist das! Apropos Massen, es werden im Moment wahrscheinlich 300.000 Hörer versuchen, in diese sensationell interessante Sendung in eine Ausgabe des Sprechfunks zu kommen. Heute mit meiner Wenigkeit, immer noch mit Jakob. Ich versuche das hier halbwegs über die Bühne zu bringen und habe gerade mit wem gesprochen? Mit Uwe. Mit Robert, der zum Thema Leninismus was sagen wollte, im Zusammenhang mit Kuttner. Intelligente Leute werden das verstanden haben. Dazu zähle ich mich leider nicht. Jakob? Ja? Hier ist ein anderer. Ja, wer ist denn da? Hier ist Daniel. Abend, Daniel. Ja. Was wolltest du zum Thema beitragen? Oder wolltest du ein Thema vorschlagen? Oder wolltest du einfach nur stören? Du schweigst, das ist auch interessant. Wenn man längere Zeit im Radio schweigt, dann schaltet sich automatisch so eine Notschleife ein mit Musik. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht drauf warten. Hast du noch irgendwas zu sagen? Fuck off. Bitte? Fuck off. Bushido lebt. Bitte? Ja. Okay. Ich habe jetzt eine Frage an alle Hörenden. Und zwar, damit das hier etwas Schwung kriegt, das Ganze, und diese Sendung noch in der letzten halben Stunde einen Sinn macht. Gleich ist das Fritz-Info. Vorher allerdings noch die Frage, und zwar, jeder, der weiß, wer Archimedes ist, soll sich jetzt melden. Archimedes. Mit wem spreche ich denn jetzt? Mit Milan, schon wieder. Was war denn eigentlich los? Warum wurde ich denn dauernd rausgeschmissen? War irgendwas mit der Leitung nicht in Ordnung? Kann sein. Vielleicht mag man dich einfach nur nicht bei Fritz. Hast du zufällig irgendjemanden beleidigt? Guten Morgen, lieber Kohle, denn Kohle ist schon da. Mhm. Das war eine sehr, sehr interessante Interpretation dieses Liedes. Leg auf, du Fotze. ich soll auflegen. Ja. Und mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, mich einfach stillschweigend aus dieser Sendung zu verabschieden. Werde ich aber nicht tun, sondern euch noch weiter auf die Nerven gehen. Und zwar exakt noch 35 Minuten. Mit wem spreche ich jetzt? Hallo? Wir sind hier nicht bei Bitte melde dich. Ja, hallo, hier ist Basti. Ja, hallo. Weißt du, wer Archimedes ist? Oder besser gesagt, war. Bitte? Guten Morgen. Guten Morgen. Jakob. Du bist auch so, weißt du, da jetzt habe ich immer die Möglichkeit, bei dem Frust loszuwerden. Ah, und wieder zurück auf Sendung. Ich hasse Leute. Guten Morgen. Die im Blue Moon pünktlich ab 0 Uhr Guten Morgen sagen. Guten Morgen. Warum? Ist das nötig? Nö. Guten Morgen, mit wem spreche ich? Mit mir. Du heißt? Christine. Immer noch, Christine? Nee, schon wieder. Ja, ja. Kannst mich wohl nicht leiden, wa? Ich kann nicht leiden. Nee. Ich kann mich sogar sehr gut leiden. Ja? Ja, ich werde am Ende nochmal meine Nummer sagen, am Ende der Sendung. Warte mal. Kannst du dich ja mal melden? Ja, ich würde mich voll gerne melden. Ich habe aber nur leider keine Kohle auf dem Handy. Ja, dann... Ja, deine Nummer kann ich jetzt nicht sagen. Rufen 300.000 Fritze an. Die unglaublich sympathische Christine mit eigener politischer Meinung gerne treffen würden und dich mit Anrufen überschütten würden. Nun, Freunde, Sie wissen ja, in der Schlagerbranche, alles geht sehr, sehr schnell heutzutage. Keiner weiß, wohin. Ja? Und es ist eben die Frage, was gibt es für Zukunftsmusik? Ja, ich möchte behaupten, mit größter Wahrscheinlichkeit werden wir es jetzt auf diese Bühne erleben. Siebert. Parchen mein Name, Vorname Günther. Ich bin auf der Suche nach Rechtsbeistand. Mhm. Und zwar geht es um meinen Bruder Henning. Ja. Ich sag mal, seine Lieblingsfarbe ist schwarz. Mhm. Schwarzarbeit, schwarzfahren, schwarz sehen und seit neuester Zeit auch noch schwarz lesen. Das heißt, er klaut immer die Welt am Sonntag von unserem Nachbarn, Herrn Poppendieger. Ich habe die Zeitung gesammelt, wo noch die Etiketten, die Namensetiketten von Herrn Poppendieger drauf sind. Ja. Dann hat er den Zweitfernseher nicht angemeldet. Ich habe bei der GZ angerufen, aber die kommen schon seit Wochen, kommen die nicht an Land. Mhm. Dann sind noch so verschiedene andere Sachen. Personalausweis ist halt mittlerweile einem Jahr abgelaufen, lässt er nicht verlängern. Ja, und welches Interesse haben Sie jetzt daran, Ihren Bruder damit zu belasten? Wir wohnen hier zusammen in einer von unserer Mutter ererbten Wohnung. Mhm. Wenn man ihn da jetzt mal am Schleifettchen kriegt, dass die Sachen zusammengenommen in der Sammelklage, dass er den hier auch ausziehen muss. Ja, ja, gut. Ne, das ist mein langfristiges persönliches Ziel. Deswegen frage ich, weil Sie auch ein rechtliches Interesse haben. Es kommen ja verschiedene andere Sachen noch dazu. Das sind kleine Punkte, die habe ich Ihnen hier gar nicht gesagt. Ja. Zum Beispiel diese ganzen Bücher, die er ständig in der Bücherhalle nicht abgegeben hat. Ne? Er geht ständig mit dem Hund spazieren im Hamburger Stadtpark und da ist ja Leinpflicht. Mhm. Und er leint den Hund nicht an, der springt teilweise Spaziergänge an, Jogger. Ich habe das gefilmt, wie er mit den Hund spazieren gegangen ist. Sogar einer Sequenz dabei, wie der Hund an Jogger rangegangen ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das belastet und wenn ja, warum. Aber dagegen können Sie sich ja wehren. Sie können das ja zur Anzeige bringen. Ja. Ja, ich denke, wenn Sie nicht richtig mit Ihrem Bruder klarkommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie zeigen ihn an und sehen zu, dass er also massiv bestraft wird und gehen dann mit dem Argument vor, ja, aber mit dem Straftäter habe ich keine Lust zusammenzuwohnen. Ob das nun mein Bruder ist oder nicht. Allerdings wandert man nicht gleich dafür ins Gefängnis, dass man mal ein paar Mal schwarz gefahren ist oder seinen Hund nicht anleiht im Stadtpark. Ja, aber ist das nicht die Summe? Ist das nicht die, sagen wir mal, die kriminelle Energie? Ja, ist schwierig. Also, eben seinen eigenen Bruder. Ach du Mist, jetzt kommt er auch noch so. Jetzt ist, Günther, ich hau mich nochmal hin, ich bin totmüde. Ja. Henning, hau bloß ab, du, auf dein Zimmer. Muss man eben gucken, ob er auch in sein Zimmer gegangen ist. Mhm. Jetzt steht er da am Türrahmen. Ich hab gesagt, du sollst auf dein Zimmer gehen, Meister! Soll das? Das hören Sie doch schon am Tonfall, wie der drauf ist. Naja, besonders freundlich gehen Sie aber auch nicht mit ihm um, ne? Naja, ich hab ja auch Grund, im Gegensatz zu ihm! Gib mir meine Zeitung! Ich spreche schon mit dem Anwalt! Deine Sachen gehen nicht mehr lange gut, das sag ich dir! Gib mir die Zeitung jetzt! Naja, ich sitze ja hier, ich kann mich nicht wehren. Ja, vielleicht macht man sich das erstmal unter sich aus, ne? Ja, ich hab hier jetzt, ich bin nicht erregt, weil ich ein aggressiver Typ bin, sondern weil ich spüre Angst beim Anblick meines eigenen Bruders. Henning, hau ab! Deswegen kann ich genauso rumlaufen wie jeder andere Mensch auch! Wie kann man das jetzt regeln? Ja, ich glaube, da sollten Sie lieber versuchen, irgendwie eine vernünftige Gesprächsbasis miteinander zu finden. Ja, wie soll, wenn mein Bruder mich permanent anbrüllt, wie soll das funktionieren? Es klang aber eben andersrum. Ja, das klang so, das ist aber... Ist ich habe ihn nach Hause kommen hören, dann sagte er, ich hau mich nochmal hin und dann haben Sie ihn angebrüllt. Hast du die Birnen bei mir rausgedreht? Du weißt ganz genau, weswegen ich die Birnen rausgedreht habe. Damit ich im Dunkeln lesen muss. Warum haben Sie denn die Birnen rausgedreht? Ich habe hier die zwei Birnen rausgedreht, weil ich die brauchte, die für mein Zimmer. Aha. Moment, ist ja noch Tag. Hau ab, Henning! Wo mein Fernseher ist, will ich wissen. Wo ist mein Fernseher? Du, ich weiß ganz genau, was gleich los ist, wenn ich hier fertig bin! Ja, Sie sehen, da ist nichts mehr zu machen mit meinem Bruder. Ja, und worin das jetzt im Einzelnen liegt? Ich bin überall beliebt. Ich bin mit meinen Arbeitskollegen beliebt. Ich bin bei meinen Freunden beliebt in verschiedenen Vereinen. Mit mir gibt es überhaupt keinen Ärger. Mhm. Ich bin kein aggressiver Typ. Ich komme mit jedem gut aus. Ja, also ich glaube, es tut mir leid. Ich glaube, in der Situation kann ich wirklich nicht helfen. Da müssen Sie vielleicht sich selbst drum kümmern. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihr offenes Ohr in der Angelegenheit. Ja. Mir geht's jetzt schon ein bisschen besser. Na, das ist schon mal was Gutes. Dann wünsche ich schon mal gutes Gelingen. Ja. Henning, hau bitte ab. Ich tu mir ernst, ich kann nicht mehr. Dreh mir den Strom wieder an in mein Zimmer und ich bleib da auch drin. Okay, wünsche ich auch ein schönes Wochenende noch. Ja, und bis dann. Henning, hau ab, du Biest! Ich halte das nicht mehr aus! Ich hau dich jetzt top, ich hau dich! Ja, danke. No doubt. Y'all care anymore about this hip-hop, man? I mean, how far will you punk motherfuckers go for 15 seconds of fame? Microwave popcorn-ass niggas? Yeah, we give you much more. Girl, I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar. I wanna take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Start a nuclear war. At the gay bar, gay bar,

Die Beastie Boys live und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Wie viele Studenten studieren Medizin? Und küsse ab und zu. Und wenn du einfach Liebling sagst und dass du mich sehr gerne magst, dann höre ich dir gern zu. Warum nennt man dich Sunny Boy? Warum klingt das Bediente? Ich komme nicht dahinter. Warum, oh, warum, oh, oh, warum, oh. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Unter 0331 für Potsdam 70 97 110. Ja, liebe Hörer, von diesem Lied eben haben wir Grisha Sidelke mit dem Fritz-Info gehört. Und jetzt könnt ihr anrufen unter 0331 für Potsdam 70 97 110 und mit mir Jakob Mühlenkamp reden. Hallo. Ja, wer ist denn da? Der Alex. Der Alex. Alex, zuerst erstmal die Frage, wer ist Archimedes? Archimedes, das war doch so ein Typ, der halt so eine Insel vor den Römern verteidigt mit so ein, weiß ich nicht, so, was, so einer Spiegel halt, die irgendwelche Belagerungswaffen verbrannt haben und mit Flaschenzug die Schiffe aus dem Meer gehoben, weiß ich nicht. So ein ganz verrückter Mann halt. So ein feiner Mensch ist das! Ja, der Archimedes war bestimmt auch ein feiner Mensch. Bist du denn auch ein feiner Mensch? Das gibt's überhaupt gar nicht! Bitte? Nee. Du bist kein feiner Mensch? Warum bist du kein feiner Mensch? Na gut, charakterlich vielleicht ja, aber vom Äußeren nicht. Beschreib dich einfach von außen. Nein, wir sind vom Aussehen vielleicht nicht mal so, aber von der Kleidung her meine ich jetzt, also ich scheiße auf mein Aussehen. Ja, würde ich jetzt auch so sofort an meiner Stelle unterschreiben, deswegen nutze ich ja auch die Anonymität des Radios. Dadurch, dass man mein hässliches Gesicht nicht sieht. Jetzt werde ich mit Sicherheit einige weibliche Fans in meiner Altersklasse verloren haben, wenn überhaupt jemals welche existiert haben. Was ich auch zu bezweifeln sage. Alex, warum hast du angerufen? Ich hatte einmal eine Frage und einmal einen Themavorschlag. Ja, okay, dann schlag erstmal das Thema vor. Also das Thema wäre für mich RAF. Ich weiß nicht, ob man das im Radio so gut diskutieren kann. Also RAF, ich bin jetzt nicht so gut gebildet, aber es meines Wissens nach die Rote Armee-Fraktion, stimmt's? Auf jeden Fall. Ja, da war ich zwar noch nicht unter den Lebenden. Ich auch nicht, aber ich find's... Aber spannend wär's bestimmt. Ja. Problem ist nur, wir haben nur noch nicht allzu viel Zeit. Deswegen sag ich ja. Und jetzt kommt eine Frage. Stimmt das, dass am 30. eine Gegendemo ist? Gegen die Nazis? In Potsdam. Bin ich ganz schlecht informiert. Ich hab da nämlich auch noch was gehört. Und ist gegen Nazis? Also die Nazis marschieren auf und ich will zu dieser Gegendemo, da ist eine Gegendemo angeblich angekündigt. Also wenn es eine Gegendemo gegen die auch wirklich gemeldet ist und die auch legal ist, ja, ja. Was anderes kann Fritz als öffentlicher Hörfunksender nicht unterstützen, existieren sollte. Und ihr wisst das, dann ruft an unter 0331 für Potsdam 7097 110 und sagt das, denn gegen Nazis zu demonstrieren ist immer gut und auf jeden Fall. Ruft auf jeden Fall dafür auf und geht alle hin und also ruft an. Mhm. Okay, das wäre deine Frage. Aber du weißt es nicht hundertprozentig. Na, ich weiß es ja eben nicht. Das ist ja das Ganze. Ich habe es nur so vorbeilaufen gehört. Na, unter den 5 Millionen Fritz-Hörern wird mit Sicherheit irgendjemand drunter sein, der genau das jetzt weiß. Ja. Okay, Alex, ich werde den nächsten Hörer einfach mal fragen, was ihm zu RAF einfällt. Und dann werden wir gucken, ob sich daraus ein Thema entwickeln lässt, okay? Ja. Hi. Hallo, wer bist du? Annika. Annika, wie alt bist du? 18. Und rufst an aus? Görzka, aber das wird hier bestimmt nicht viel sagen. Dann sag mir ein größeres Kaffee in Annika. Belzig? Ja, doch. Also. Okay. Ja, RAF fällt mir persönlich nicht wirklich viel ein. Nicht wirklich viel heißt gar nichts? Also was ich damit verbinde, ist mir so, ja, Gewalt irgendwie. Also es gab mal so eine Forschung in der RAF oder über die RAF, dass ein Gewaltgen vererbbar wäre oder so. Mhm. Ja, RAF, also ich bin da auch nicht wirklich gut informiert. Ich meine 68er oder so, das mit dem Datum also irgendwie verbinden zu können. Genaues weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die Bild-Zeitung sie immer als sehr kriminell darstellten und als Terroristen. Andere haben sich dagegen gewehrt und haben gesagt, nein, das wäre nur eine neue Art, seine politische Meinung auszudrücken. Ich möchte da jetzt mich keiner Meinung anschließen, weil ich es wirklich selbst nicht besser weiß. Und du kannst mir da jetzt aber auch nicht weiterhelfen, oder? Ja, nicht wirklich, nie. Ist auch ein schwieriges Thema, gerade für eine Sendung, die ihrem Ende zugeht. Trotzdem guter Themenvorschlag könnte Kuttner sich merken und Kuttner zaubert da immer gerne was draus. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, sind die letzten Minuten des Sprechfunks, der normalerweise mit Kuttner und heute mit mir, Jakob Mühlenkamp, stattfindet. Ich mache so eine Art Vertretung. Ich weiß noch nicht so ganz, was das werden soll, wenn es fertig ist, aber irgendwann ist es fertig und dann gucken wir mal. Und am Telefon ist jetzt die? Immer noch ich. Ja, ich wollte noch mal deinen Namen hören. Ach so, Annika, ja. Ja, aber ich habe hier nicht so jemanden, der mir in der Regie dann immer gleich die Namen hochhält und so, immer Bescheid wissen. Das ist natürlich ein Nachteil im Radio, nicht? Ja. Ja, nee, das heißt, ich glaube, wenn man professionell im Radio ist, hat man das auch. Aber ich sitze ja hier zu Hause in meiner guten Stube und darf das von hier aus managen. Was mir auch eine große Ehre ist. Du wolltest ja nicht, dass man sich jetzt mit Lob überschüttet, aber ich finde es irgendwie wirklich, dass man mich fantastisch, dass du in deinem Alter, also weil ich kenne wirklich niemanden, der 14 ist und der so intelligent wirklich reden kann oder auch wirklich so denken kann. Ja. Ich finde es wirklich schon erstaunlich, ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Danke. Danke. Danke, Annika. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Habe ich noch was zu sagen? Ja, bestimmt noch was zu sagen. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Mhm. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht. Und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, ja, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich War das die Gesundheitsministerin? Ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Ich kann es nicht fassen. Nach 40 Jahren, ich kann es echt nicht fassen. Ja. Und wer nicht tot, tot, tot. Ja, das ist auch immer schön. Ja. Oder wenn Fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen hinterher. Ja, und wer ein unverhältnismäßiges Verhältnis zu Verhältnissen hat, hat ein Problem. Boah. Ja. Und die voluminöse Expansion der subterranen Knollengewächse ist reziproportional zur intellektuellen Kapazität der wirtschaftlich-wissenschaftlich einwandfrei definierbaren Agrarökonomen. Jetzt finde ich platt. Bitte? Jetzt finde ich platt. Na, das habe ich auch gewollt, weil noch ein Konter hätte ich nicht drauf gehabt. Beispiel 23. Sätze mit und ohne Nasalierung. Mein neuer Name. Meine neue Meinung. Mein neuer Name. Meine neue Meinung. Oh, darf ich mir einen neuen Namen aussuchen? Ja, ich denke den Namen aus. Na, also, ich bräuchte mir eigentlich keinen ausdenken, weil ich kann einfach den nehmen, den meine Mutter mir eigentlich mal geben wollte. Und der wäre? Nastassja. Wie kommt eine Mutter auf so einen Namen? Ja, frag meine Mutter. Ist das jetzt halt sprechen? Ja, ich glaube, die schläft schon. Also. Geh mal rüber und guck kurz nach. Oh, nee, das kann ich nicht machen. Mein Vater muss nämlich ziemlich gut ich würde mich so gern mit deiner Mutter unterhalten. Meiner Mutter? Ja, ich glaube, die würde aber nicht so viel reden können, wollen, tun. Tun wollen können. Okay. Wie hieß du, Anastas? Annika. Annika, genau. Irgendwas mit A, das wusste ich noch. Immerhin. Okay, ich lass dich jetzt einfach rausplumpsen, ist das schlimm? Tu. Muss ich mich da irgendwie rechtfertigen für? Ach nö, Quatsch. Okay. Ich kann nicht leben. Trotzdem danke ich dir für deinen Anruf. Wir haben ja, noch eine schöne. Grüß deine Mutter, ne? Ja, tu ich. Okay. Jo, tschüss. Mit wem spreche ich jetzt? Mit dem Schweigen der Lämmer. Dass das Ende der Sendung bedeutet. Ich hoffe es allerdings trotzdem nicht. Stell mir jemanden rein, Kuttner. Ich bin Jürgen. Kuttner. Und nicht irgendeiner. Das ist was ganz Besonderes. Meine Sprache. Wunderschön. Ist die Musik. Okay, auch eine Möglichkeit. Da war einmal ein Starkner, der sehr viel auf sich hält. Der ging in eine Kneipe ins Falkenhainer Feld. Dort wollten sie ihn beschubsen, da er schon reichlich trank. Doch haben sie ihn eingeladen, weil er so lustig sang. Ja, ich bin Spandauer. Der Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer. Ich bin Buff und ich bin Charlottenburger und bin immer noch Jakob Mühlenkamp. Wasser reichlich sind. Ihr hört den Sprechfunk normalerweise mit Kuttner, aber heute mit meiner Wenigkeit. Die Sendung. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. 0331 zu Potsdam 731 39 32. Exakt, da könnt ihr noch anrufen. 10 Minuten sind die Leitungen noch geöffnet. Die Sendung neigt sich dem Ende. Ich weiß nicht, mit wem spreche ich? Mit Karl? Mit wem? Hallo? Ja, hallo. Wer bist denn du? Deinen Namen hätte ich gerne gehört. Ach komm. Ist das denn so schwer? Ach, do you speak English? Das nennt sich Rückkopplung und ist deutsch. Mit wem spreche ich denn jetzt? Ah, mit Dennis. Ja, mit Dennis. Was willst du noch zum Thema beitragen? Einen Themavorschlag für irgendwelche folgenden Sendungen? Oder willst du mir noch erklären, wer Archimedes ist? Nee, aber nicht wirklich. Nicht wirklich. Wer bist du jetzt? Ach, Mann, du kennst mich immer noch nicht, oder? Doch, du bist Christine. Yeah. Oh, bin ich nicht gut? Ja, perfekt. Nee, kann das sein, dass in dieser Sendung diesmal so wenig anrufen? Ja, das kann sein. Trotzdem habe ich ewig gebraucht, um wieder durchzukommen. Bitte könnten Sie bei der Grußsendung früh endlich mal, ich habe schon mehrfach angerufen bei Ihrer Redaktion, veranlassen, dass bei den Grüßen es in Leipzig keinen Röschenhof gibt, sondern einen Röschenhof. Keinen Röschenhof. Das Wort Röschenhof existiert im deutschen Sprachgebrauch in keinem Duden. Röschenhof heißt das. Da ist zwischen dem S und dem C ein kleines Semikolon oben. Röschenhof heißt das. Das Altersheim heißt Röschenhof. Röschenhof. Röschenhof. Es ist zum Verzweifeln. Man kann's nicht mit anhören. Röschenhof heißt das und nicht Röschenhof. Merkt euch das endlich mal. Ich werde mir merken, das war Heinz Günther aus München. Und ich spreche immer noch mit Christine. Stimmt das? Schlafen. Ja, wo bist denn du, Mann? Hallo? Hier ist Martin. Hallo, Martin. Guten Abend. Mal bitte. Hallo. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Martin. Kommst du her? Mein Lieblings. Ich kann mal noch ein bisschen quatschen. Ist noch jemand weiblich? Ja, genau. Ja, muss Jakob hin, der soll wieder mitmachen. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Boy war mir gefogen mit Mann. Von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Wege hält ihn schwer. Geil. Ja, ich höre irgendwie sehr schlecht. Wer ist denn da? Hallo. Ihr Weg gehüllt in Schnee. Fickt euch alle, ihr Bastarde. Zu dem Es ist 1:02. Night Flight. Am Mittwochmorgen mit Frauke Niemeyer. Tag auch.